So. Boah, der Hammer. Alter. Ist ja wie in alten Zeiten hier. Ah, ist das nicht schön. Wie früher. Weißt du noch, Kilian, früher? Früher. Als wir uns getroffen haben? Das böse F-Wort. Ja, ich weiß. Ist der vom. Was war's vorhin? Wir Weißt du, haben. dass wir diesen Podcast jetzt schon fast 5 Jahre machen? Was? Aber warte, ist da die Covid-Standard-Time mit eingerechnet? Nee, Corona-Zeit zählt. Heute ist der 424. März 2020. Finde ich gut. März kann nie genug Tage Ich haben. glaube, das war ein Off-by-One-Error. Ich glaube, da habe ich schon mal nachgerechnet bei der. Ich weiß nicht, ob sie gefixt haben, ist mir auch scheißegal. Nach dem Ausbruch, in welchem Land wird das gerechnet? Ich glaube, das ist ab seitdem, einfach seit dem 1. März gerechnet. Also dann immer weiter. Ach Der so, März hat halt nie aufgehört. so. Da gab es so einen Song von Green Day, Wake Me Up When March Ends. Nee, Aua. Wake Me Up When Corona Ends. Das Ja, könnte man passt sogar halt machen. hinter, Das ja. könnte man sogar machen, Sehr ja. schön. Nicht schlecht. Ja, also wir haben jetzt eine Weile uns nicht unterhalten. Ja, die letzte Folge ist ja gar nicht so lange her, oder? Nee, aber irgendwie geht dir das auch so. Das muss eigentlich, also bei mir setzt so ein bisschen Corona-Fatigue ein, insofern, als das einfach, ich weiß nicht, ob man es, eine Depression ist es nicht, aber es ist einfach, es ist nichts los, du machst nichts, du hast wenig Inspiration, ich unterhalte mich relativ wenig mit Leuten so, allgemein. Ich rufe meine Eltern an. Ja. Na? Nee, Eltern müssen bei dir anrufen in der Normalität, finde ich andersrum. Ja, es ist komisch. Nee, nichts gegen Eltern. Eltern kann man auch mal anrufen. Eltern kann man auch mal anrufen. Aber trotzdem, ich verstehe, was du meinst. Es ist ein bisschen, die Realität fühlt sich anders an aktuell. Und was mir halt für den Podcast fehlt, ist, dass so ein bisschen die Inspiration abhanden gekommen ist, weil auch andere Gespräche, die ich so, weißt du, mit Kollegen, kommst du einfach nicht mehr vom Hundertsten ins Tausendste und quatscht, so, weil einfach nur noch, ich rede nur noch über Arbeit mit Leuten. Kennst du Das das? sagt. Ja, das zackt so ein bisschen. Schönen Gruß vom Steiger übrigens, den habe ich an der Elbe Hey! getroffen gestern. Krass, Ja. ewig nicht mehr Auf gesehen. jeden Fall. Boah, so ein Glück locker 2 Coronas her. Das ist. Oh, bitte sag sowas nicht. Was machst du so zurzeit? Hast du irgendwelche Corona-Hobbys? Ich habe mir kürzlich eine Ukulele Echt zugelegt. jetzt? Ich kann noch nicht Ich wollte Ukulele gerade sagen, da spielen. drüben liegt Nein, eine, nein, kannst nein, du ja schon nein. mal zeigen. Ich werde demnächst irgendwann mal unser Intro probieren hinzukriegen. Das dauert dann bestimmt Nice. noch so 3, 4 Folgen, also in 3 Jahren bin ich so bereit. Welche Stimmung hast du? Was? Wie ist deine Ukulele gestimmt? So wie meine Ukulele stimmt. Da gibt es zwei Schulen. Oh, ich kenne nur die eine. Ich glaube, das GCAE. Ah ja, genau. Und es gibt noch die ADFIS-H. Aus Ich irgendeinem wusste nicht, dass Grund das ein existiert. hat mir das ein gemeinsamer Bekannter, Betreiber eines Matrix-Servers, irgendwann haben wir mal über Ukulelen geredet und gesagt, ja, Stimmung ist A, D, Fis, H, auch du fistest Huren. Das ist hat sich seitdem bei mir derartig eingebrannt, dieser Spruch. Das ist definitiv ein guter Merkspruch. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr verlieren. Und Danke. dann habe ich dummerweise die Akkorde auf der Stimmung gelernt und die ist aber subtil in der Minderheit so von den Ukulelen. Was heißt das, wenn ich eine normale Ukulele von jemand anders in der Hand nehme, dann spiele ich die falschen Akkorde da drauf. Okay. Ich wusste nicht, dass das so überhaupt ein Ding ist, also. Aber es ist bloß ein Tonunterschied, es geht theoretisch. Okay. Spannend. Ist aber ein tolles Instrument. Macht mal Spaß. Ich habe vorher noch nie ein Saiteninstrument gespielt, Was hast du noch vorher gespielt? Boah, das ist aber schon wieder eine Weile her. Ich habe in der Schule mal Klarinette gelernt und nachdem ich gemerkt habe, wie uncool es ist, Klarinette zu spielen, habe ich nach 2 Jahren umgestiegen und habe Altsax gespielt für bestimmt 15 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Echt? Nee, so lange auch nicht. Das kann nicht sein. Sagen wir mal 10 Jahre, 10 Jahre kommen ungefähr hin. Wir müssen uns mal zum Jam treffen. Ja, ich Kannst habe gerne es mal aber vorbei. schon seit locker auch 10 Jahren nicht mehr angefasst. Das ist zum Beispiel so ein Corona-Hobby, was weniger geht, weil man sich irgendwie nicht traut. Also ich traue mich nicht, Leute zu besuchen oder Leute dolle zu Besuch zu haben. Es geht dir Vor allem so ein vielleicht ähnlich. Blasinstrument, das ist so das unpraktischste Instrument, was du zu Corona-Zeiten spielen Wie das hier, das Tanzorchester Ehrenfeld, wo sie die Blasabteilung haben sie in einen anderen Raum verbannt. Hast du das schon mal gesehen? kannst. Nee. Vom Böhmermann, von Ah, ZDF okay. Magazin Neo. Waren extra super stolz, dass sie jetzt diese neue Band haben. Und auf der Bühne siehst du aber nur alle, außer die Bläser. Und dann schneiden sie ab und zu mal in einen anderen Raum, der komplett anders beleuchtet ist, wo so 5, 6 Bläser stehen. Die stehen in so einer Art Duschkabinen einzeln, wo überall nochmal Glas drumherum ist. Das ist ja herrlich. Sieht sehr lustig aus. Ich frage mich, ob sie das wirklich live spielen oder ob sie das irgendwie zusammenschneiden. Ich weiß, kriegt man sowas live hin? Kriegst du so latenzfreie Übertragung auch nur auf ein paar Meter hin, dass man da ordentlich was spielen kann? Auf Ja, auf jeden Fall, wenn du einen analogen Anschluss hast, definitiv. Ach so, okay. Wenn du so ein Studio hast, Tonstudio oder sowas, hast du es häufig, dass du die Leute in mehreren Räumen hintereinander hast. Da hast du einen, so einen Mischpultraum, wo du durch so eine Glasscheibe durch in den nächsten Raum guckst, wo meistens für sich die Sänger stehen, oder die Sänger haben manchmal noch so einen eigenen Raum, wo die von solchen Eierpappen umgeben sind, damit der Raum schön trocken klingt. Und dann kannst du manchmal in den, also hinter dem ersten Raum, in den du reinguckst, wo jemand spielt, ist dann meistens noch der nächste Raum, wo dann eventuell, was weiß ich, der Schlagzeuger steht. Witziger, weil man trennt die Spuren tatsächlich auch physisch voneinander. Ja, definitiv. Das ist hauptsächlich, damit du die einen, den einen nicht auf der Spur von der anderen mit drauf hast und damit auch der Raum nicht mit drin ist. Okay, ich dachte immer, wenn man schon eine Aufnahme zusammen macht, als Gruppe, als Band, was auch immer, dass man die Leute auch dann in den einen Raum zusammensperrt, oder man nimmt die Sachen einzeln auf, obwohl es ja wahrscheinlich timingmäßig ein bisschen schwierig sein könnte. Man nimmt häufig die Sachen zusammen, also man nimmt die Sachen einzeln auf, sie spielen sie aber häufig zusammen, dass du einfach, so, wenn sich Schlagzeug und Gitarre oder Schlagzeug und Bass spielen irgendwie eine Stunde zusammen, und dann kommt der Sänger erst später dazu oder sowas. Okay, witzig, weil ich hatte keine Ahnung. Und zumindest, ich war mal in einem Tonstudio, weil eine Schulfreundin hat Tonmeister gelernt. Und die hat haben mal in einem Tonstudio aufgenommen, nur mal so. Stimmt, wir waren mal in einem Tonstudio. Ja, und da weißt du ja auch, dass da irgendwie diese Glaswand und manchmal hast du halt noch einen Raum dahinter, wo du so durch zwei Glasscheiben durchgucken kannst. Und dann siehst du manchmal Meter, da gehen halt genauso wie Stromleitung oder Ethernet-Kabel durch die Wohnung, gehen da halt so XLR-Kabel, wie ich das hier an dem Dings habe, durch die Gegend. Und dann hast du so riesen Patch-Schränke, die aussehen wie so ein Serverschrank, bloß dass die Leute da XLR-Kabel aneinander patchen, ist total lustig. Das ist eine ganz andere Welt. Auf jeden Fall. Nee, Tonstudio ist auf jeden Fall schön. Wie kommen wir jetzt auf sowas? Du hast nach Corona-Hobbys gefragt. Was bringst du zu deiner Zeit aktuell? Ja, ich back Brot und ich koche und ich... Sauerteig angesetzt. Nee, tatsächlich, Brot backe ich überhaupt nicht. Ein Projekt, was ich hatte, ich gehe spazieren, ne? Und ich hatte neulich mal gepostet hier, das hier musste ich leider alles wegschmeißen. Ich habe mir bei Stadtgärtner habe ich mir Saatbomben bestellt. Ach, das war das mit dem Wegschmeißen. Ja, ja. Ich war erst irritiert, dass du das geschrieben hast. So, heißt, was ist das? Irgendwas Essbares? Ist das irgendwie schlecht geworden? Genau, das gibt's irgendwie bei stadtgärtner.de. Das eigentlich ziemlich cool. Habe ich die Seite hier offen. Und genau, die stadtgärtner.de. Kannst du so Pakete bestellen, und das sind dann solche kleinen wie schwarze Pingpongbälle sehen die aus, und die kannst du dann irgendwo hinwerfen, wo du denkst, da müssten mehr Pflanzen, mehr bunte Blumen wachsen. Da gibt's dann so die Abteilung, wie heißen die hier alle? Warte. Wir waren ja kürzlich mal eine Runde spazieren, da hast du welche dabei, und die haben wir dann stimmt auf der Wiese versenkt. Stimmt. Sieht bestimmt viel schöner aus jetzt demnächst, diese Wiese. Ja, es ist noch nicht so richtig losgegangen. Ich gehe da jetzt immer mal dran vorbei. Es ist ja schon 2 oder 3 Wochen her, dass ich da wirklich was hingeschmissen habe, aber seitdem habe ich noch nichts gesehen. Aber die Kategorien, sind lustig. Es gibt Bienenschmaus. Sehr schön. Und Bienenwohl. Das ist irgendwie nicht das Gleiche. Und dann gibt es Wilde Wiese oder Let It Be. Bienenweide gibt es auch noch. Also, ne? Und dann gibt es blühendes Kornfeld, ich weiß nicht, das steht nicht so genau, und Sonnenblumen gibt's, ne? Das kann ich mir drunter vorstellen, was damit gemeint ist. Genau. Naja, und da habe ich auf irgendeiner Wiese hier in Dresden habe ich. Gummistiefel sind meine Pumps. Da weiß ich ja wieder nicht, was das sein Na, sind meine Pumps. Ja, ich finde den Titel stehe ich schon, aber ich weiß nicht, was da die an Pflanzen dahinter stecken. Ach so, stimmt. das liest sich ein bisschen wie so ein Tee, ne? Ja. So ein Teenamen sind auch so ein Ding. Teenamen, Parfümnamen und anscheinend auch Seedbombennamen. Und so sehr beschreibend. Und Spotify-Playlisten. So eine Lo-Fi-Seedbomb. Das ist Lo-Fi-Seedbomb. Ja, genau. Das wird's garantiert auf YouTube. Lo-Fi-Seedbomb. Das ist eigentlich so ein Spiel, das hat nie, das könnten wir nochmal machen irgendwann. Guess if it's a tea or a zumindest, jetzt können wir raten, ist es ein Badezusatz oder ist es eine Spotify? Das finde ich auch gut. Ist es ein Badezusatz oder eine Spotify-Playlist? Zumindest habe ich auf dieser Wiese irgendwie Saatbomben wert von 60 Euro versenkt, und ich bin seitdem immer mal dran vorbeigegangen und ich habe seitdem noch nicht wieder was gesehen. Entweder ist es in irgendeinem Frost, der dann im April nochmal kam, gestorben. Ach Quatsch, also nee, das kommt schon noch durch, das braucht noch ein paar Tage. Das ist übrigens akronymisierbar Folge 48. krass, so allbekannter Tech-Podcast. Ich habe übrigens letztens einer Freundin erzählt davon, dass wir einen Podcast machen, ein Tech-Podcast. Das war so ein bisschen außer Kontext und sie hat mich dann ein paar Momente später gefragt, ob wir über Techen oder über Techno-Musik sprechen. Ja, du hast gemerkt, dass der Kontext völlig fehlte leider. Fand ich aber cool. Wir sollten mal einen Podcast über Tekken machen, über das Spiel Tekken. Dann ein bisschen Techno-Musik einspielen und dann bist du plötzlich nackonomisierbar. Welches Spiel ist denn das? Ich kann ehrlich gesagt Tekken, Mortal Kombat und Street Fighter nicht auseinanderhalten. Ich habe die alle drei nie wirklich viel gespielt. Ich hab alle mal irgendwo sicherlich in meiner Jugend mal kurz gespielt gehabt, aber das ist ein Blob als dasselbe Spiel. Das ist nicht. Aber du kannst bei allen irgendwie A, A, B, B, left, right, der Konami-Code, so wie auf meiner Seite. Gibt's das noch? Ja, klar. Oh, auf Kian.io einfach den Konami-Code abgeben. Up, up, down, down, left, right, BA. Moment. Vorher Lautsprecher anmachen. Immer Lautsprecher anmachen. Kian.io. Schon ewig her. Up, up, down, down, left, right, AB. Nein. Na. Yeah, try again. Den Fall habe ich auch gehandelt. Das BA musst du tippen. Up, down, up, down. Nein, up, up, down, down. Ach so. Up, up, down, down, left, right, BA. Müssen wir da jetzt eigentlich Royalties bezahlen, wenn das auf dem Band ist? Mach mal zu. Aber sehr schöne Animation, das hast du sehr liebevoll gemacht. Sehr lieb. Was mir aufgefallen ist, die Font hat sich auch zu Comic Sans geändert gehabt und die Schriftgröße war, glaube ich, dann ein bisschen variabel. Oh, Comic Sans ist doch schön. Ja. Da fällt mir was ein. Kennst du Code Sans? Code Sans, nee. Code Sans, das habe ich tatsächlich eine Zeit lang benutzt. Die keinen Code zulässt, weil Sans Code. Nee, das ist Comic Sans als Monospace. Das Monocomic. Ist, ja, Monocomic. Das ist, glaube ich, das sieht Code Sans. Nee, das ist die. Ja, ich muss den Link mal raussuchen. Ich hatte das mal tatsächlich installiert. Also ich Code kann Sans. Ja einfach bei meinem Suche noch Font mit eingeben. Google Fonts, Code Font, Coding Font, ach, never mind. Oh. Comic Sans Code. Hieß die Comic Code? Comic Code? Comic Code heißt die Font. So, sieht aus wie Comic Sans, plus du kannst damit tippen. Ich habe Comic Chance gefunden. Was zum Geil? Das ist, glaube ich, dieselbe Idee. Are you the kind of person that uses Comic Sans in presentations? Do you lie awake at night every night? Do you lie awake every night dreaming about a world where you could write your code in Comic Sans, where it looks just as beautiful as on your dear presentations? Wait no more! I present to you Comic Sans, the Comic Sans inspired monospaced that font that's coming to a terminal or editor near you. Es sieht tatsächlich nicht terrible aus. Ich meine, schau, das hier ist aus VS Code. Ich finde das, also für den Code Explorer würde ich es jetzt nicht nehmen, aber dein Code hier auf der rechten Seite da, ist eigentlich super nice. Es ist ein bisschen angenehmer für die Augen, muss ich sagen. Das moderne Comic Sans ist doch, vielleicht ist das, heißt das Comic Chance, weil die Person Chan Percent heißt, die Chan Percent. Ich habe jetzt verstanden. Cool. Das moderne Comic Sans ist doch eigentlich diese Font, die ganzen Android-User als System-Font setzen, die so ein bisschen schnörkelig ist. Die eigentlich gefühlt so alle Teens mit einem Android-Gerät mal drin haben für ein paar Jahre. Mhm. Und mein 50-jähriger Nachbar, wie ich vor ein paar Tagen gemerkt habe. Ja, manchmal geht's halt auch echt nicht weg. Ich habe heute gehört, Microsoft. Ich bin auch nicht schämen dafür, ich finde das cool. Microsoft hat jetzt irgendwie so eine Aktion draußen, die suchen nach einer neuen oder die wählen gerade irgendwie, nachdem sie 15 Jahre Calibri als Hauptsystemschriftart gehabt haben. Ist Calibri nicht gerade erst eingeführt worden? Das ist schon 15 Jahre her. Ja, na, es ist von Calibri. Mir aus hatten sie auch in der letzten Version erst überall Times New Roman stehen, aber jetzt haben sie irgendwie ein Angebot und die suchen irgendwie eine aus diesen fünf. Bierstadt. Die heißt Bierstadt. Bierstadt. Stell dir vor, die Default-Font von Microsoft könnte Bierstadt sein. Bierstadt, schön. Ja, ich meine, was die für eine, die Default-Font in MS World hat doch eine unglaubliche Tragweite. Die findest du gefühlt auf allem, was auch immer das ist. Sei das Times New Roman, sei das Calibri, das erkennst du auch sofort. Nach anscheinend 15 Jahren wurde das schon so drin. Ich muss sagen, ich hatte mir Calibri teilweise selber als... Calibri finde ich auch super schick. Das ist eine angenehme Font. Finde ich ein sehr angenehmer Font. Ach nee, warte mal. Es gab von... auf Gnome war die, hieß die Default-Font so ähnlich wie Calibri. Anyway, wir reden hier über Sachen, die sich kein Mensch anhören kann. Nee, aber Bierstadt ist... Ich mein, Bierstadt. Es hat ja sowas, irgendwie ist es in der Font-Designer-Szene, ist es irgendwie so ein Ding, dass halt des Fonts einen deutschen Namen. Germanischen Ursprung. Nicht einen germanischen, aber häufig heißt es so, hast du so Font-Designs, wo dann einfach eine Variation davon heißt neue. Weil irgendwann mal jemand eine Schriftart irgendwie benannt hat und dann stand da die neue Variante. Aber ich glaube, das ist eher so das Gefühl, dass man orientiert dann eher mit ins Schweizerdeutsche oder in die Schweiz geografisch mit rein. Wegen dem Helvetia? Weil, würde ich jetzt grob sagen, dass das eher so ein Ding ist, dass man sich so ein cooler Designer mit so einer Hipsterbrille fühlt sich eher als Schweizer statt als Deutscher, wenn der Neue schreibt. Ich weiß nicht, wie der kommt. Schweizer fahren eher so diese Fixie-Räder und... Ja? Quatsch. Gerade dieses Bild im Kopf. Das ist ein komisches Bild von Schweizern. Ich glaube, wir müssen uns mal mit einem echten Schweizer unterhalten. Was so ein Schweizer so von sich hält, wenn er sein Fixie fährt und seine Helvetia-Schrift schreibt. Verwandtschaft in der Schweiz, können die mal einladen. Witzig. Nee, Bierstadt finde ich cool. Grandview als zweiten Vorschlag finde ich auch sehr schön. Ich habe lange Jahre, ein paar Jahre. Seaford könnte ich mir noch vorstellen, aber hier. Skeena. Skeena, das geht doch eigentlich nicht, oder? Tannerite klingt auch wieder cool. Aber Bierstadt ist natürlich der logische Sieger. Ich hoffe, sie lassen das Internet abstimmen. Weil dann hat Bierstadt eh schon. Dann kommt, Fonty Mac Fontface. Gibt's vielleicht. Fonty Mac. Anyway. Meine Lieblingsschriftart habe ich hier auf hoodie.de jahrelang als Standardschriftart, hauptsächlich in Überschriften, ist Vollkorn. Vollkorn. Schön. Das ist so diese klassischen deutschsprachigen Fontnamen, sowie auch eine Schriftart, die du sehr häufig siehst. Wenn du sie einmal erkannt hast, siehst, dann siehst du die immer wieder, ist Kaffeesatz. Ist das wie so dieser Bader-Meinhof-Effekt, wenn du es einmal gehört hast, einmal gesehen hast, dann siehst du sie immer wieder? Oh doch, die kam mir bekannt vor. Hier, Janone-Kaffeesatz. Wenn du die einmal, also gerade wenn du dir dieses, ich glaube hier ist es schwer zu erkennen, aber wenn du mal ein kleines K in Kaffeesatz gesehen hast, dann kriegst du das nie wieder aus dem Kopf. Warte mal, ein kleines K. Das ist wirklich der beste Podcast so zum Anhören. Ah, also ein abgerundeter, wie so ein kleines R, bloß mit einem langen Seitenleisten. Dann lass uns mal über eines unserer normalen Themen reden. Ein großes R, bloß mit einem langen vorderen Balken und dann ein kleiner. Wir wollen die letzten Zuhörer auch noch loswerden. Wir hatten auch coole Themenvorschläge, ehrlich gesagt, in unserem Akronymisierbar Matrix-Channel. Schönen Gruß an die Leute in unserem Akronymisierbar Matrix-Channel. Du meinst restlos alle unserer Hörer? Genau, und da sind ein paar schöne Themen dabei gewesen. Und wir waren aber zu langsam, Kilian. Wir waren zu langsam. Die Analyse von der Pass4All-App ist in unserem Channel losgetreten worden. Und dann hat der das Penta-Radio uns die Folge weggeschnappt. Schlimm, dass sowas passiert. Aber wir haben ja jetzt hier letztens erstmal den Vorschlag bekommen, Rust im Linux-Kernel mit anzuschauen. Da und hast du es gemacht? Wir haben beide keine Ahnung von. Also ich weder von Rust noch vom Linux-Kernel. Du sehr viel von Rust, aber du meinst auch nicht so vom Linux-Kernel. Also unbedingt. Zumindest was die Kombination angeht. Aber wir könnten einen von den Leuten, die uns da vorgeschlagen wurden, echt mal einladen dazu. Das Thema ist ja wahrscheinlich noch eine Weile aktuell, oder? Bestimmt. Meinst du, dass Rust so im Linux-Kernel nächste Woche schon wieder nicht mehr geil ist? Apropos Linux-Kernel. Hast du diese Forscher in Anführungsstrichen, diese amerikanische Uni mitbekommen, die komplett gestrichen wurde, die nicht mehr Patches submitten dürfen für den Linux-Kernel? Michigan, oder? Michigan war das, ja, ich glaube auch. Was für Arschlöcher sind das denn mit? Das war eine legitime Sicherheitsanalyse. Also, kriegen wir Schadcode untergebracht. Genau, also was ist passiert? Genau, kurze Backstory dazu. Die haben anscheinend wollten die ein Paper dazu schreiben, wie einfach es ist, oder eine Studie fahren, keine Ahnung. Aber die haben danach ein Paper dazu geschrieben, wie einfach es ist, schlechten Code, von Bugs zersetzten Code in den Linux-Kernel zu kriegen, wenn man, noch Bullshit-Commit-Messages dazu schreibt oder irgendwas in der Richtung. Und haben da halt Kram submitted gehabt, Patches submitted gehabt, da wurden auch schon Dinge reingemerged und später kam das halt raus, was Minnesota war es. Ah, Minnesota, okay. Sorry, Michigan. Michigan ist auch sehr viel in der Presse in letzter Zeit. Aber hauptsächlich, weil da die Polizisten irgendwie alle möglichen Leute erschießen. Ah. Und haben halt da auch Dinge reingemerged bekommen. Und später ist halt rausgekommen und dann musste der ganze Scheiß im Nachhinein wieder rausgepatcht werden. Einfach nur, weil das halt nicht okay ist, wenn unter der Annahme, dass schon mit da die Patches submitted wurden, dass sie da Schrott unterbringen wollten, wo wahrscheinlich Bugs drin, wo offensichtlich Bugs drin sind und jetzt aber trotzdem. Also die haben nicht einfach bloß hier den Pull-Request aufgemacht und als er dann accepted wurde, haben sie gesagt, haha, sondern das wurde wirklich gemerged. da ein paar Changes waren schon drin und das kam halt später noch mehr dazu. Und da ist es halt dann eben aufgekommen, was, warum sie das gemacht haben. Und da haben sich halt, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, dieser eine Maintainer vom Linux-Kernel, der hat sich halt auf der Mailingliste herrlich darüber echauffiert, dass das halt überhaupt nicht geht und was soll die Scheiße, sucht euch ein anderes Projekt, wenn ihr einfach nur schaden wollt, wir sind nicht dafür da, von euch hier einfach nur den Chartcode zu mergen, zu reviewen und da rein zu mergen, potenziell auch. Das ist einfach nur verschwendete Lebenszeit und ekelhaft. Und finde ich auch völlig legitim, dass sie dann erstmal sagen, nee, von euch können wir jetzt gar nichts mehr annehmen, habt ihr jetzt alle verkackt. Natürlich schön, dass du hast so ein Statement offen gerade hier. Ich finde schön, dass der Typ, der sich dafür entschuldigt, Heimdall mit Nachnamen heißt, der hat das offenbar nicht gesehen, dass das passiert ist. Ja, nicht so wie sein Opa wahrscheinlich, der den Bifrost aufgemacht hat. Nee, aber was ist denn, wenn du jetzt tatsächlich Student an der Uni bist und dann submittest du ein Patch und du hast leider dummerweise, so wie wir das hatten, so eine TU Dresden E-Mail-Adresse, haben die dann irgendwie so eine CS and Engineering Minnesota E-Mail-Adresse? .edu bei der Minnesota Uni auf jeden Fall, sicherlich. Ist natürlich aktuell ein bisschen blöd, aber ich gehe mal davon aus, dass sie die Uni entschuldigt, hat sich ja anscheinend entschuldigt und hat das Projekt irgendwie gestrichen und wahrscheinlich da intern ein paar nette Gespräche geführt. Ist natürlich richtig scheiße von den Leuten, die diese Absicht auch tatsächlich hatten, die auf diese Idee kamen, das zu machen, das einfach nur. Wir nehmen als bekloppt. Entschuldigung übrigens sehr gerne Spenden für den Linux-Kernel entgegen oder sowas. Ja, aber wie kommt man auf so eine Assi-Idee? Das ist einfach voll daneben, sowas zu machen. Das ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie für diese wissenschaftlich oder so als Analyse ist das durchaus interessant zu sagen. Mal gucken, also es ist ja nicht so, dass man, dass die meisten Analysen, was Sicherheit angeht, sind ja häufig darauf aus, irgendwie statische Analyse zu machen oder zu schauen, wie findet man nachträglich raus, ob der Code gut ist oder nicht. Aber tatsächlich diesen Social Engineering Aspekt auszuprobieren, ist eigentlich ein interessantes Thema, aber prinzipiell ich würde dann tatsächlich erwarten, dass sie nicht es so weit kommen lassen, dass der Code tatsächlich gemerged wird. Ja, und denkst du wirklich, du stehst im Nachhinein da als der coole Forscher da? Ich hätte viel zu viel Schiss, dass ich irgendwie dann nur Hate abbekomme von literally allen, wenn das irgendwie ein bisschen breiter wird. Ja, wieso, wenn du einen Vortrag, ich könnte mir richtig vorstellen, ich könnte mir einen Vortrag auf dem Kongress vorstellen, wo einer sagt, wir haben mal geschaut, Open-Source-Projekte, man sagt ja immer, Open-Source ist sicher und viele Leute gucken drauf, also haben wir mal offensichtlich kaputten Code an 100 Open-Source-Projekte versucht sobald du dir gleich wieder informierst, ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich wieder was anderes, was Besseres. Responsible Disclosure und dann natürlich dafür sorgen, dass der Code nicht wirklich irgendwann mal irgendwo ausgerollt wird. Definitiv. Ich hätte trotzdem lieber den Talk geschaut, wenn jemand sich bei PC Wahl beworben hat und da Schadcode reinkriegt. Nee, aber ich habe jetzt 10 Jahre bei PC Wahl gearbeitet. hast du diesen Maulwurf-Film geguckt? Den Maulwurf-Film? Dem Typen, der sich für die Freunde Koreas. Ach so, ja, oh, diese ZDF-Doku, oh, die war, da, oh. Müssen wir mal gucken, ob die noch in der Mediathek ist, die muss man empfehlen. Der Maulwurf, ja, das war ein bisschen krass. Also, das fängt ja noch so low-level an, hier Typ will irgendwie sich komisch gut stellen mit Nordkorea, um da ein paar Infos zu sammeln. Und am Ende geht's halt so weit, dass sie halt eine unterirdische Waffenfabrik auf einer Insel bauen wollen. Hatten sie eigentlich diese Insel nur schon evakuiert, oder nicht? Ja, da waren sie ja dann dabei. Das war einfach so völlig absurd. Das klang wie so ein Evil Genius-Film. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken. Normalerweise stehen hier auf den Mediatheken, bis wann man den noch gucken kann. Verfügbar bis 31. März 24. Also sucht mal wir packen das in die Shownotes. Das ist aber Teil 2 hier. Ja, genau. Ich paste es trotzdem hier schon rein. Ja, das kriegen wir mal. Oh Mann, das war echt witzig. Auf jeden Fall. So, du arbeitest jetzt offiziell an einem Matrix-Kernel. Wir rattern ja aber durch die Themen durch. Gut, ja, ich habe offiziell meinen Job gemacht. Ja, Kilian, was gibt's denn sonst noch so bei dir Neues? Das ist ein Übergang gewesen. Übrigens, apropos Nordkorea. Noch? Nee, Kollege, hast recht, wir können ein bisschen mal das Tempo rausnehmen. Lässt du aber alles so drin, da wird kein Schnitt gemacht. Das sind so die Corona-Hobbys, irgendwie Dokus gucken, obwohl gar nicht so viel Dokus gucken. Ich habe eine coole Serie letztens geschaut. Disney Plus irgendwie die kleine Meerjungfrau gucken oder so. Alles Disney Plus durchgeschaut, durchgespielt. Nein, nee, aber hier natürlich die Marvel-Serien, super gut. Ja. Sag mal nichts über Falcon und Dings, weil das habe ich noch nicht geschaut. Ist immer super schwierig, Weil mein dummerweise ist mein, ich gucke auch relativ viel YouTube und mein YouTube-Feed ist dann voll bereits mit Sachen und das ist total schön. Ich meine, dadurch, dass das Zeug halt auch populär ist und der Algorithmus halt merkt, dass du das hin und wieder positiv so MCU-Content anklickst, ist natürlich dann direkt deine Timeline vollgespült von sowas. Hast du sowas wie Nebula oder sowas abonniert? Nebula, das ist so ein, machen regelrecht YouTuber Werbung für einen anderen Streaming-Dienst, wo sie fast die gleichen Videos, bloß ohne Werbung, in länger publishen. Das ist dann so eine Art Netflix, organisiert von bestimmten YouTubern, die so Quality. Ist das was Deutsches, was Englisches? Das ist Englisch. Okay. Ich hab nie gehört, Nebula, okay. Nee. Dann vielleicht muss ich es mal abonnieren und dann kann ich da mal eine Rezension so abgeben. Also zum Beispiel, ich gucke gerne so Adam Neely. Das ist einfach ein Musiker, der stundenlang über Musik rumnördet, über irgendeine bestimmte Harmoniefolge von irgendwas. Okay. Hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt. Irgendwas in die Richtung zumindest schon mal angesprochen. So viel zum Thema Corona-Hobbys. Ist YouTube durchgeschaut. Fürchterlich. Was gibt's denn sonst so bei dir Neues? Ein Moment der Stille. Nee, ich habe tatsächlich jetzt letzte Woche meinen Job gekündigt. Oh nein. Das war mal ein Erlebnis, habe ich bisher noch nie gemacht. Sitzt du jetzt auf der Straße oder was? Ich sitze jetzt auf der Straße. Nee, ich habe ein cooles neues Angebot bekommen. Ein Angebot, über das ich lange nachgedacht habe und wir evaluiert haben zusammen, also der Angebotstellende und ich. Und letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, das muss ich annehmen. Denn es geht darum, einen Matrix-Client mitzuschreiben. Und machst du das nicht schon? Ja, es war auch ursprünglich die Idee, ob man da vielleicht irgendwie Neo mit übernehmen könnte, forken könnte, was auch immer. Da hat sich ein bisschen verlaufen gehabt in ein paar Details, die nicht zuletzt haben wir clevererweise mit Leo eine Lizenz genommen gehabt, die sowas verbietet. Nicht, dass man da auch Möglichkeiten finden würde, aber... Hast du dir selber einen Fuß geschossen? Ich sehe Neo auch nicht als möglicherweise die beste Wahl an der Stelle. Vor allem, weil man Nio schon noch einiges in Arbeit reinstecken müsste. Es ist auch nicht die schönste Codebase, gut, keine Codebase ist jemals wirklich schön, aber in Nio muss man beträchtlich mehr Arbeit reinstecken, als wenn man jetzt Element iOS forken würde. Mhm. Und genau das ist dann der eigentliche Plan. Einfach weil Nio noch so jung und unumfangreich ist. Quasi. Genau. Da gibt es ein paar größere offene Baustellen, nicht zuletzt. Aber hast du nicht Nio erst angefangen, extra, weil du noch einen reinen Swift-Client bauen wolltest? Nio war von Anfang an mit einem Swift-UI-Playground, also um explizit dieses UI-Framework von Apple mitzunutzen. Das hat natürlich viele Stöcke in die Speichen gesteckt, aber ich meine, im Großen und Ganzen funktioniert auch ganz gut. Neo kann man nutzen aktuell, es hat keine Notifications, es hat noch keine Verschlüsselung, aber abgesehen davon kann man es tatsächlich sogar nutzen. Das funktioniert, aber es ist natürlich, wie gesagt, noch etliche Baustellen offen. Das ist ein bisschen einfacher, wenn du dein Element, was schon fertig ist, was heißt fertig, aber wo halt quasi alles schon drin ist, das was ist man ja aktuell braucht. Das ist quasi die Referenzimplementierung. Es ist die Referenzimplementierung. Und zwar ist das ein Startup, wo ich da jetzt demnächst angestellt bin, wo heißt Beeper, so wie ein Pager auch genannt wird. Und prinzipiell ist die Idee dahinter, wir bauen einen Matrix-Client, beziehungsweise wir hosten einen Matrix-Server, Home-Server, für Geld für Kunden, die wollen, dass direkt die Bridges mit integriert sind. Und da sind halt die ganzen Bridges für andere Dienste schon mit gehostet. Und das ist eigentlich ganz witzig. Ich habe es die letzten Wochen auch mit schon benutzt und habe es aktiv am Laufen. Funktioniert auch echt ganz gut, weil es halt auch so witzige Features hat, ist zum Beispiel eine iMessage-Bridge mit drin. Und gerade iMessage ist halt dieses wundersame Ding, was du halt nicht serverseitig anbridgen kannst, weil es gibt keine Komponente, mit der du sprechen kannst. iMessage ist komplett end-to-end encrypted und wird, so wie das System funktioniert, läuft das nur auf Apple-Geräten und nur da kommst du an die Nachrichten ran. Das heißt, die iMessage-Bridge im Gegensatz zu den anderen Sachen läuft halt auf deinem Device und nimmt halt da, spricht halt direkt mit iMessage im Hintergrund, beziehungsweise spricht direkt mit der SQLite-DB, beziehungsweise liest da die Daten raus, beziehungsweise spricht über AppleScript mit dem iMessage-Client, mit dem Messages-App, um da Daten reinzuschreiben, was super witzig ist. Die anderen Sachen laufen wie klassische Bridges, also Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, Discord, Slack, IRC, die laufen halt im Backend auf den Servern von Beeper, netterweise auf europäischen Servern für europäische Kunden, das finde ich ganz, nice, ganz angenehm, und laufen halt da deine Daten mit rein. Signal Bridge gibt's auch sogar, ist auch ganz cool. Aber ich find's ganz cool, weil es ein Matrix-Client ist. Es ist primär eine Matrix-Implementierung, die wir da machen. Es ist ein Matrix-Server, für den Leute bezahlen, aber weil halt die Bridges mit dabei sind. Und das Coole ist, dass man halt so Leute schon früher auf die Plattform kriegen kann und zu Matrix migrieren kann. Und auf lange Sicht ist halt natürlich das Endziel, dass du die Bütes halt logischerweise nicht mehr brauchst, aber ob wir da jemals hinkommen, ist halt die andere Frage. Aber so kannst du schon einen guten Matrix-Client benutzen und da werde ich die iOS-App mit in Zukunft mit entwickeln. Cool. Und da habe ich mega Bock drauf. Darfst du da überhaupt drüber reden? Ich habe kein NDA unterschrieben, fällt mir gerade auf. Noch nicht. Das ist ja witzig. Doch, doch. Irgendwas hier. Nee, ich kann drüber reden. Ist ja auch nicht geheim. Du hast mir jetzt nichts erzählt, was ja nicht auf dieser Webseite steht. Eben, ne? Eben. Ich gehe jetzt mal nicht in die Details rein, aber da ist eigentlich nichts Geheimes dabei an der Stelle. Man kann sich aktuell schon anmelden, wie das Onboarding läuft. Es ist natürlich jetzt, die Leute werden einzeln zugelassen, weil es aktuell noch viele raue Stellen gibt, aber es funktioniert. Man kann es mit nutzen schon. Es ist ja, ist ein witziges Projekt auf jeden Fall. Und was ich ganz cool finde, ist, der Gründer von dem Laden, der Eric, ist, by the way, der Typ, der die Pebble damals gestartet hat. Da wollte ich mir irgendwann mal eine holen, die gab's dann plötzlich nicht mehr. Irgendwann ist die Firma halt zugrunde gegangen, weil Apple die Apple Watch rausgebracht hat und den Markt irgendwie so ein bisschen übernommen hat. Pebble nicht gekauft worden von Fitbit oder so? Ja, ich glaube auch, ja, stimmt. Die haben es dann, glaube ich, gekauft, um es einfach einzustellen oder und sowas. Ja, ne? Fitbit wollte ja eigentlich noch mit in den Markt einsteigen. Kurz vorher hat die noch so ein krasses Teil rausgebracht. Das musst du mal, die Geschichte musst du mal erfragen, wenn du mit dem mal ein Bier trinkst irgendwo. Ist ja auch das andere dann, apropos Bier trinken, das ist halt alles komplett remote. Wir sind halt verteilt, es sind nicht viele Leute, die aktuell dabei sind, aber wir sind halt verteilt über die literally die gesamte Welt. Und es ist halt dann komplett remote. Also nicht nur abseits von, also auch jenseits von Covid, komplett remote. Ein bisschen spaßig. Mal schauen, vielleicht nach Covid vielleicht irgendwie mal so ein Coworking Space in Dresden mit anbieten, dass man zumindest nicht nur zu Hause sitzt, so wie aktuell. Auf jeden Fall. Ja, wenn du irgendwann mal einen Job, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es so weit wird, dass es heißt, ach, du bist Softwareentwickler, na, du arbeitest natürlich von zu Hause aus, ne? Wir brauchen noch keine Büros. Das ist hoffentlich nicht der Standard, aber Remote als Option anbieten sollte Standard sein. Also das auf jeden Fall. Da sind wir ja auch, glaube ich, mittlerweile an dem Punkt, wo die Firmen das eigentlich alle eingesehen haben, dass das funktioniert. Auf jeden Fall. Sicherlich wird es einige geben, die am Ende sagen, hier, Covid ist vorbei, kommt bitte alle wieder mit ins Büro. Mhm. Aber die große Mehrheit, glaube ich. Gerade als Startup kannst du gar nicht anders als eigentlich zu sagen, hier, Büro geht, kann man ja eigentlich nicht, oder? Oder wahrscheinlich war es bei vielen häufig noch im Venture Capital mit eingepreist, irgendwie, dass du sagst, natürlich brauchen wir ein Büro für wie viele Leute? Dann machen wir das jetzt halt irgendwie. Also 3 Leute mehr bezahlen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Und dann haben halt manche Startups haben irgendwie einen Container irgendwo am Rand der Stadt gehabt oder sowas, und musstest du dort dann auch nicht geil, ne? Also, je nachdem. Container am Rand der Stadt. Witzig. Warum nicht? Kann man auch machen. Ja? Nein. Ich hätte keinen Bock drauf, aber ist eine Option. Ja, krass, cool. Aber ja, ich glaube, in Matrix habe ich richtig Lust. Das wird cool. Das heißt, du hast die rote Pille geschluckt? Ich habe die rote Pille. Ich kann mir nicht merken, welche ist. Aber ich glaube, es ist auch, also ich gehe die einfach jetzt nach, dass es die rote ist. Könnte das auch. Es passt auch besser, weil ich glaube, es gibt diese Red Pill Community, diese komischen Weirdos da. Die glauben, dass sie in der Matrix sind, oder was? Nee, das hat irgendwie sowas mit, also nicht irgendwas mit Incels zu tun oder so, ich weiß es What? Nicht. What? Okay. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Egal, sei dahingestellt. Ich glaube, die rote Pille war die, um aufzuwachen. Oh, dieses Wach endlich auf. Ganz ehrlich, ich kann mir den Titel, der Aufwachen-Podcast, ne? Das ist ja dieser mit Keanu Reeves. Nee, wo auch Thilo Jung mitmacht. Ach, okay. Und ich kann nur sagen, dieser Aufwachen-Begriff, der ist für mich verbrannt. Das ist genauso. Wegen den Querdenkern? Wegen den Querdenkern. So wie der Begriff. Der Leerdenker, Entschuldigung. Wie der Begriff, Querlenker. Querlenker. wie der Begriff Volk verbrannt ist irgendwie. Ja. Oder Atomkraftwerk. Warum ist Atomkraftwerk verbrannt? Das ist zumindest, die Leute, die pro sind, sagen, Kernkraftwerk oder Kernenergie, und die Leute, die dagegen sind, sagen Atomkraftwerk. Ich verstehe, in der Hinsicht verbrannt. Ich kann, bloß der Kontext gerade nicht klar gewesen. Nee, was ist denn sonst noch so passiert? Ich habe hier auf der Liste noch so ein Thema mit Basecamp stehen, so hochaktuell. Hast du da den Spaß mitbekommen? Ich habe irgendwie den Begriff Basecamp gelesen, und dann bist du in dieser Situation, dass du irgendwie auf Twitter bereits Kommentare liest, wo du weißt, ah ja, die Leute haben Kontext, und das, was die schreiben, verstehst du nur, wenn du den Kontext hast, aber ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Ich hätte dann manchmal gerne bei Twitter so dieses What's the context of this? Ja. So eine AI in meinem Twitter-Client, wo ich sagen kann, wo kommt eigentlich dieses Wissen her? Und dann habe ich es irgendwie in meine Pocket geschoben, aber bis jetzt noch nicht gelesen. Was ist denn da passiert? Nee, generell zu dem Thema noch out of the loop zu sein. Ich schaue da meistens auf den Subreddit out of the loop in der Hoffnung, dass da was steht. Aber ich glaube, da stand noch gar nichts zu der Basecamp-Sache. Das ist mehr so zu allgemein im Internet. Aber der ist immer sehr gut, vor allem wenn man nach News sortiert, da findet man schnell mal einen Hinweis dazu. What's everyone all about? Sehr schön, das kommt in die Shownotes. Nee, ansonsten hatte ich früher mal einen Twitter-Client benutzt, der hatte in der Liste der Trending-Hashtags einen Button mit dran, wo du eine Erklärung bekommen hast, warum das trendet, was es damit auf sich hat und was das bedeutet. Und wenn es halt keine Erklärung gab, das war halt gecrowdsourced, konntest du noch eine submitten, die wurde dann aber reviewed noch und dann gab es halt eine. Und Twitter sollte so ein Feature bitte mal einbauen in First Party. Auf jeden Fall. Gerade so, wenn diese Trending-Seite, warum trendet da Dubai? Warum? Ich meine, ja. Warum, warum trendet in Deutschland Hitlergruß? Ja, was war das denn bitte vor ein paar Tagen? Welches Jahr haben wir denn? Why is this interesting? Es gab irgendwo einen Account, der hieß Why is this tweet funny? Und dann konntest du taggen oder was? Den konntest du taggen und der hat dir dann den Witz erklärt. Oh, das ist ja geil. Herrlich. So, was ist denn jetzt bei Basecamp nur passiert? Ich bin out of the loop, Kajan. Nee, also so wie ich das mitbekommen habe jetzt, da fehlt bestimmt mal ein bisschen was Informationen, aber das ist so meine Auffassung aktuell. Hat Basecamp als Firma eine neue Policy ins Spiel gebracht, dass sie gerne auf Arbeit keine politischen Statements mehr haben wollen. Weil Politik ist was man zu Hause bespricht und nicht in dieser freien Zone der Arbeitswelt, wo man gefälligst mit seinen Kollegen nur auf positiven Vibes unterwegs sein sollte und nicht diese Themen mit anspricht, die ja so. Warum machen wir das, nachdem Trump abgewählt wurde? Warum die das überhaupt machen, ist generell eine Frage. Das ist so ein Ding, was irgendwie für mich typisch amerikanisch ist, ehrlich gesagt, dass man über Religion und Politik nicht redet, weil die Fronten da so verhärtet sind, dass man sich eh nur noch streitet. Das Problem ist halt generell, du kannst dich halt nicht verabschieden davon. Alles, was wir machen als Menschen, vor allem in der Tech-Welt, aber letztendlich alles, was wir als Menschen machen, ist irgendwo mit da verankert und du kannst dich nicht einfach davon verabschieden. Du kannst nicht die Augen zumachen und so tun, als ob es keine sozialen Probleme mehr gibt, die wir jetzt besprechen könnten. Nee, Pech, die sind halt da. Und das war Kritikpunkt Nummer eins. Dann ist rausgekommen, dass wohl bei Basecamp intern so eine Liste über Jahre rumgeflogen ist, wo sie sich über die in Anführungsstrichen lustigsten Kundennamen lustig gemacht haben. Die haben sie da in einem Shared Document irgendwo reingeschrieben. Also Namen von Menschen, die sie lustig fanden. Und das ist auch echt... Ja, Mann. Sollte man nicht machen. Und vor allem, wie es dann sich später gezeigt hat, vor allem auch in einem eher rassistischen Kontext, also Namen, die halt, ich habe keine Beispiele, weil sie die natürlich nicht veröffentlicht haben, besser so. Aber das war wohl auch sehr rassistisch angehaucht. Ich will nicht sagen motiviert, weil ich den Leuten das nicht unterstellen möchte, aber zumindest, dass die Witze, auf die sie da angesprungen sind, eher in die Richtung ging, dass sie halt really, das ist jetzt der Grund, warum du das da drauf schreibst. Peinlich. Und jetzt, gerade heute aktuell, hat wohl DHH, unser allseits beliebter Rennfahrer und Rails-Entwickler, noch, also der Chef von Basecamp, für die, die den Kontext da nicht haben, noch einen längeren Blogpost rausgeschrieben, wo er die ganze Sache nochmal mit anspricht, sich darüber beschwert, dass Leute sich darüber beschweren und das alles mit verharmlost und irgendwie so ein bisschen sehr komisch argumentiert im Sinne von: Wir meinten das doch aber gar nicht so und das war doch aber auch alles witzig und weil das witzig war, dann passt das doch. Natürlich hat er das nicht so direkt geschrieben, aber es ist alles irgendwie so eine komische Situation und es hat alles so einen richtig ekelhaften Beigeschmack gerade und gefühlt hat er sich noch viel mehr in die Scheiße reingeritten und also mich würde es echt nicht wundern, wenn das jetzt richtig hier... Also Basecamp wird quasi gerade gecancelt oder wie? Ja, vor allem durch sich selber halt, also... Aha. Sie ermöglichen anscheinend auch vielen Mitarbeitern gerade, sie zu kündigen mit großen Abfindungen und ich weiß nicht, wie viele Leute das in Anspruch nehmen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Basecamp, also ich kann mir nicht gut vorstellen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Basecamp so oder so nicht gut aus der Sache rausgeht wird, das ist schon entschieden zu spät, so wie sie sich aktuell positioniert haben, gerade weil DHH halt auch jemand ist, der nicht locker lässt bei sowas. Ja. Der hält halt fest dagegen und auch damals, als sie mit Hey.com diesen riesen Tritt gegen Apple losgetreten haben, wo sie dann Probleme hatten, weil Apple den Sign-up in der App nicht einsehen wollte oder irgendwas. Ach, die Geschichte, ja, stimmt, das hatten wir auch. da haben sie halt auch berichtet. Stimmt. Da haben sie halt auch natürlich nicht locker gelassen, aber so richtig, richtig in die Medien reingesprungen. Und das ist halt voll sein Ding halt von DHH persönlich, aber auch von Basecamp an der Stelle. Die haben sich halt schon immer hingestellt, als wir sind so die transparenteste Firma überhaupt. Wir sind ein super Arbeitgeber, wir sind ultra transparent, wir machen alles öffentlich, bis auf die Dinge, die personenspezifisch sind. Mhm. Und das beißt sie aber gerade wieder so ein bisschen richtig hart. Und es läuft alles richtig eklig. Also ich habe, wie gesagt, alle Details habe ich sowieso nicht dazu. Aber was machst du denn, wenn du eine Firma bist und dann machen sich so Leute so einen Slack-Channel auf, wo sie untereinander Scheiße schreiben? Und dann stellst du dich danach nicht als CEO hin und verteidigst das. Okay, hast recht. Aber ich meine, klar, kann passieren und ist wahrscheinlich bei den meisten Firmen auch so, dass du immer Leute dabei hast, die halt irgendwo einen privaten Kommunikationschannel aufmachen und lästern oder Scheiße schreiben. Mhm. Oder im Worst Case bist du bei der Polizei und die haben halt einen Nazi-Chat aufgemacht. Oder, ja, so, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall. Du musst irgendwie damit umgehen. Und ich meine, im einfachsten Case haust du den Leuten halt auf die Hände und sagst, ey, das geht so nicht. Logisch. Oder im Worst Case, wenn es eh öffentlich ist oder wenn es was Schlimmes ist, wie Nazi-Polizisten, dann tut mir leid, dann sind die Leute halt nicht tragbar, dann muss das raus. Mhm. Und dann musst du halt auch, wenn es öffentlich ist, öffentlich kommunizieren, warum das so ist, warum die Leute weg müssen und nicht halt den Scheiß letztendlich verteidigen. Und das war doch alles witzig. Ja, ja. Ich finde das krass, dass das immer wieder passiert, solche Geschichten. Ich habe neulich eine recht gute Doku über Cancel Culture gesehen. Ich will das jetzt nicht gleichstellen, aber dass das irgendwie so ein Ding ist, dass manchmal was über dich rauskommt oder über Leute rauskommt, was irgendwie hornalt ist oder sowas und dann hast du irgendwie verkackt und dann wirst du einmal so durchs Internet getrieben, so als Kuh durchs Dorf und dann finden dich alle scheiße und irgendwie ist es ziemlich schwierig, häufig ist es berechtigt. Aber es ist halt das Schwierige, weil sich's halt berechtigt anfühlt. Aber ich meine, es hat natürlich viele Nachteile. Es ist halt super einfach auf diesen Zug mit aufzuspringen. Ja, ja, genau. Und mitzumachen und zu sagen, was haben die gemacht? Ja, die sind ja voll kacke. Ich glaube, wir müssen kollektiv als Menschheit irgendwie noch ein bisschen lernen, mit sowas umzugehen. Das ist so, ich glaube, das ist das, was halt so auch so ein Effekt des Internets ist. Auf jeden Fall. Dass du merkst, ah, guck mal, da ist irgendwie was Schlimmes passiert, da müssen wir jetzt dagegen sein oder sowas, obwohl du den Kontext gar nicht. Also häufig kriege ich solche Sachen halt out of the loop, ne, kriege ich halt solche Sachen erst später mit und dann denke ich mir, was ist da jetzt überhaupt passiert? Und dann sind natürlich alle schon wesentlich weiter informiert als ich. Und dann denke ich mir manchmal, okay, das ist krass, ne? Ich kann jetzt keine Beispiele aufzählen, weil ich will auch nichts runterspielen, weil es häufig auch, ja, die Leute schlimme Sachen machen, aber irgendwie finde ich es krass, dass es manchmal jemanden trifft, wo du denkst, was der? Ach so, und der hat vor 10 Jahren mal einen rassistischen Tweet gemacht und danach nie wieder oder sowas, wo man sich denkt, naja gut, okay, wir haben uns auf dem Schulhof auch rassistische Witze erzählt, weil wir es irgendwie als Kinder in Ostdeutschland nicht anders wussten oder sowas. Und dann heute denke ich mir, what the fuck, sowas würde ich eigentlich nie, aber ja, das ist so. Ja, klar. Es ist echt schwierig. Ich habe da auch letztens eine interessante Unterhaltung drüber gehabt, dass du ja als Politiker eigentlich... Das habe ich gesagt, dass ich früher mal ein Rassist bin. Jetzt ist die Musiker gecancelt. Ich habe letztens eine interessante Unterhaltung dazu gehabt, dass Politiker ja die Immunität, also die rechtliche Immunität vor allem auch deswegen mit haben, dass du halt nicht als Politiker dich hinstellst und dir letztendlich gar nichts traust, aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Also wenn jetzt unser altersbeliebter Scheuer-Andi persönlich für die Maut-Scheiße mit aufkommen müsste, dann hätte er natürlich niemals, ich will nicht sagen, dass es besser wäre, wenn er es nicht gemacht hätte. Also es wäre besser, wenn er das Maut-Debakel nicht gemacht hätte. Aber wenn er persönlich dafür haften würde, dann würde er natürlich nie sich wagen, irgendwas zu machen. Und natürlich sollen Politiker auch sich trauen können, Dinge zu tun, die halt potenziell ein Griff in die Scheiße sind, weil du es halt vorher nicht wissen kannst. Und deswegen, unter anderem deswegen, ist so ein Immunitätskonzept sicherlich nicht verkehrt. Wenn wir jetzt dieses Ding haben, dass wir aufgrund mit von der Cancel Culture immer, dass du befürchten musst, dass du durch einen Griff ins Klo halt weg vom Fenster bist. Ich meine, gut, das ist ein anderer Griff ins Klo, ein viel schlimmerer Griff ins Klo, wenn du, keine Ahnung, jetzt dich hinstellst und rassistische Mails verschickst, die dann wieder öffentlich werden, als wenn du hier in deinem Amt als Politiker was verkackst, aber jetzt mal auf die Corona-Situation bezogen. Du bist jetzt Jens Spahn und du machst eine dumme Entscheidung, weil, oder du sagst öffentlich was Dummes oder was auch noch was leicht Beklopptes, wie dass er gestern oder heute, wann das war, rausgehauen hat, von wegen, aktuell ist jeder Vierte im Deutsche geimpft, morgen wird es jeder Fünfte sein, was natürlich ein bisschen blödsinnig ist, weil er Bankkaufmann gelernter ist. Ist ein bisschen bitter, aber ich meine, sowas mal dahingestellt, aber sowas in der Richtung, sag mal, der sagt aus Versehen was richtig Beklopptes, was Richtung Corona-Politik, was ja eigentlich sein Job aktuell auch ist, was Und dann kommt halt das Internet und verteufelt ihn deswegen. Da gibt's halt, also er hätte halt dann die Konsequenzen der Cancel Culture zu fürchten, die ihm halt, wo ihm seine Immunität nichts bringt. Und potenziell traut er sich halt in seiner Rolle als Gesundheitsminister dann auch bestimmte Dinge nicht. Genau deswegen, weil halt diese Immunität da nicht mehr greift. Das fand ich einen interessanten Punkt. Das ist ja auch, dass du die Konsequenzen davon mit befürchten müsstest. Ich meine, gut, wie gesagt, das ist alles nicht das Gleiche. Es gibt immer mal Geschichten, dass jetzt irgendwie dann beschlossen wird, dass die Immunität eines Politikers aufgehoben wird. Zumindest in gewisser Weise, ja. Aber stell dir vor, du bist Jan-Josef Liefers und du machst so ein Video, was super geschmacklos ist. Und hinterher denkst du dir so, ja, eigentlich habt ihr recht, es war total geschmacklos. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz so alles mitbekommen von diesem alles dicht machen. Ich habe ja auch bloß dieses eine Video angeguckt, ehrlich gesagt. Also es war schon, es war schon ganz schön tone deaf. Es war ein bisschen tone deaf von dem, was ich mitbekommen habe, ja. Auf der anderen Seite, ich nur weil ich es nicht verstanden habe, so komplett dahinter, waren das Leute, die Corona nicht geleugnet haben, aber waren das Leute, die wollten, dass jetzt alles dicht gemacht wird? Oder waren das Leute, die sich über die Politik lustig gemacht haben, die dicht machen? Ja, die Aussage war so, ja, und damit es richtig schlimm, weil das hat irgendwie, ich krieg's auch nicht wiedergegeben. Es kam halt völlig falsch rüber. Da waren auch so Witze über nicht atmen können oder sowas. Dabei. Aber sie haben doch halt. Okay, aber das habe ich schon richtig verstanden in die Richtung, dass die halt völlig überspitzt die aktuelle Situation wiedergegeben haben, wie es halt ist, und dass man noch richtig dumm daherkommt und die aktuelle Situation einfach mal so richtig kaputt machen im Sinne von, wir dürfen jetzt gar nichts mehr und so müsste es sein und das einfach letztendlich als Anspielung darauf. Also man kann so könnte man die Politik noch richtig bekloppt machen, aber eigentlich wollen wir ja, dass das alles dicht gemacht wird, damit genau, wir genau, also wenn man den, sinnvoll damit umgehen, wenn man in der Interpretation den Leuten ein bisschen entgegenkommt, dann kann man sich sagen, ich kann mir vorstellen, was ihr damit ausdrücken wolltet, aber es kommt halt leider überhaupt nicht rüber. Okay. Aber wenn man es halt falsch auslegen wollte, dann könnte man auch sagen, das klingt ganz schön nach AfD, was ihr hier gerade sagt. Weil es halt nicht, das war halt zynisch und nicht sarkastisch. Also die Absicht dahinter war eher in Anführungsstrichen nobel, aber sie haben es halt richtig dumm rübergebracht. Sie haben es einfach schlecht gemacht. Okay, jetzt habe ich verstanden. Sie haben es einfach wirklich schlecht gemacht. Übrigens, heute ist jeder vierte und morgen jeder fünfte geimpft. Mein Pick dieses Mal ist der Twitter-Bot Impfprogress. Impf-Progress, okay. Das ist sowas wie Year Progress, oder kennst du diesen Jahrescounter, der einfach so Progress macht? Genau. Es gibt hier einen, der twittert alle N Stunden, und es sind momentan, laut diesem Twitter-Bot, dem ich natürlich sehr vertraue, sind momentan 25,9% der Leute erst geimpft. In Deutschland. Das ist hier, dieser Bot tweetet den aktuellen Impffortschritt für Deutschland. Quelle ist impfdashboard.de. Kein offizieller Account des BMG oder RKI. So. Finde ich aber sehr lustig. Da hast du einfach diese zwei Statusbalken, die getwittert werden. So, ich mag ja sowas. Das hast du dann ab und zu mal dabei. Das ist was du nicht ständig nachgucken willst, was du aber auch nicht ständig in euren Nachrichten unbedingt haben möchtest. Ja. Liest dir dann mal ganz kurz. Aber finde ich witzig. Ich mag solche Ladebalken. Jeder vierte ist halt erst geimpft. Ja, und 7% sind vollständig geimpft. Wir genau. Kommen gut voran hier. Echt läuft bei uns. Ich stehe bei meinem Hautarzt auf der Warteliste aktuell und ich hoffe, dass sie mich demnächst anruft, dass ich mal. Dass du hier Astra-Urtyp geimpft kriegst. Ich hätte echt gar nicht diese Scheißimpfung. Gib mir Astra, ich will's haben. Ich habe gestern zum ersten Mal wieder Astra geholt. Das habe ich dann an der Elbe getrunken. Hat sich das gerade bewegt? Nee, das wird doch nicht aktualisiert. Ja, auf jeden Fall. Achso, das heißt, da gab es ja diesen Arzt, der irgendwie rumgeschrieben hat, hier, ich sitze noch auf Dosen fest. Ja, der war ja in der Sächsischen Zeitung, der in, hinten raus, Kesselsdorf. Aber das wird doch nicht, warum denn dieser eine Arzt? Der eine Arzt hat so viele Dosen, der hat Dosen bekommen, vielleicht ein bisschen mehr als andere Ärzte, aber der hat vor allem sehr viele Patienten gehabt, die es nicht haben wollten. Und deswegen ich kann mir auch vorstellen, dass sich das so rausmittelt, dass es bei fast allen Ärzten so sein wird. Kann sein, hängt sicherlich davon ab, aber auf jeden Fall war dieser eine Arzt halt in der Sächsischen Zeitung und der hat halt sehr viele Anfragen dann bekommen gehabt. Ich kann mir vorstellen, von Interessenten. Der ist hier bestimmt auch losgeworden, alle, oder? Ja, das war also nicht zwei Tage später in der Sächsischen Zeitung der Artikel. Artikel, dass er den Typen lächelt und nicht mehr so, wie sie bitte, ich gucke nicht vorher so Dinge, alle Dosen weg. Fand ich witzig. Aber ich habe bei meiner Hausärztin stehe ich verimpf auch. Verimpf mal 400 Dosen an einem Tag. Ich weiß nicht, ob das in einem Tag rausging, aber. Oh Mann. Nee, Du hast mal bei deiner Hausärztin angefragt? Genau, und da stehe ich auf der... Alter Kilian, wir werden alt, wir reden über unsere Hausärzte. Ja, aber ich rede doch nicht über meine Leiden, dass mein Knie weht. Nee, mein Knie tut nicht weh. Aber wollen wir uns übrigens hinsetzen? Wir machen diese Folge schon seit einer Dreiviertelstunde im Stehen. Ja, ist die erste Folge, die wir komplett im Stehen aufnehmen. Das mal... Wir haben schon mal eine Folge ohne Hosen gehabt und jetzt ist eine Folge... Was? Moment. Ja, wo wir im ASCII saßen, wo es so geregnet hat. Wo wir Mit Jupp. Ja, genau, mit Jupp saßen wir da. Und haben Alter, hat das geschüttet. Oder hat nur Jupp keine Hose angehabt? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. War zumindest alle sehr nass. Ja. Aber ja, wir hatten mal eine Folge ohne Hosen. Ich sehe jetzt einfach meinen Headcanon, dass wir alle ohne Hosen da saßen. Und heute ist eine Folge nur im Stehen und schauen wir, was das in Zukunft ist. Ich habe einfach mir mit diesem wunderschönen höhenverstellbaren Schreibtisch von einem halben Jahr geholt. Das ist echt was wert. Das ist ein Feature. Ich habe den Unterbau habe ich erst letzte Woche verschenkt. Aber der ist doch hier. Den von dem alten. Ah. Den Vierbeiner, meinen treuen Vierbeiner. Hab ich den treuen Vierbeiner. Ich bin kleiner reingestellt. Als treuen Vierbeiner auch. Ja. Sehr schön. Ja. Du warst gerade bei deiner Hausärztin. Thematisch, genau. Ich stehe auf der Warteliste in der Hoffnung, da jetzt demnächst einen Anruf zu bekommen. Sie haben mich auch sehr gerne auf die Warteliste genommen, haben sich darüber gefreut. Das fand ich auch ganz nett, dass die Leute Interesse haben. Und ich hoffe, dass das bedeutet, dass noch nicht viele Leute vorher angerufen haben. Und ich kann innerhalb von 3 Minuten jederzeit da sein, habe ich ihr gesagt. Sehr gut. My body is ready. Snape-Gifter. Krieg da Schniss schon mit so einer Gummipipe da den Arm ab und rennst hin. Hier, bitte ansetzen. Gib's mir. Nee, ja, auf jeden Fall. Ich hab E-Mails bekommen in den letzten Wochen, dass Konzerte, für die ich seit über einem Jahr Karten habe, die erst von 20 auf 21 jetzt auf 22 verschoben werden. Das ist auch geil. Ich weiß gar nicht, ob ich in 2 Jahren die Karte noch habe. Ich weiß gar nicht, ob die Tinte auf dem Papier so lange hält. Manchmal kriegst du so einen Kassenzettel bei einem Gerät, was irgendwie 3 Jahre, 5 Jahre gerettet hat, da sagen sie dir, bitte mach da eine Fotokopie von, weil die Farbe sich wahrscheinlich auflöst. Krass. Ich hatte auch für Ende 2020 ein Konzert, habe ich noch Karten. Da kriege ich jetzt aktuell wöchentlich eine E-Mail, wie es verschoben wird. Wöchentlich? Ja, aber irgendwie ist, glaube ich, deren System kaputt, weil das wird jetzt seit 3 Monaten, wird immer wieder auf den... Also die Update-Mail ist immer dasselbe Datum und derselbe Ort wie vorher. Das ist immer aber noch, so habe ich zumindest immer oben in meinem Posteingang die Erinnerung, das existiert noch. Dann archiviere ich immer die letzte Mail davon und halt behalte immer nur die aktuelle. Und ich habe in meinem Downloads-Ordner jetzt seit über einem Jahr diese Tickets liegen. Ich finde ja, es sollten mehr Services einfach einen customized Kalender anbieten. Wenn ich irgendwo, was ist nicht Eventim, ne? Bei Eventim habe ich 5 Tickets gekauft. Und gut, okay, der Service ist nur, dass ich wissen muss, dass die sich verschieben, weil sich tatsächlich verändert. Aber man könnte doch zum Beispiel sagen, hier unter /so-und-so kriegst du einen Kalender, wo nur deine Events drinstehen oder sowas. Ja, das ist eigentlich komisch, dass die das noch nicht machen. Also viele andere Sachen machen das. Meetup zum Beispiel macht genau das. Stimmt. Aber Eventim ist ja so eine Kackfirma, wahrscheinlich kommen die da einfach nicht drauf, weil die so viel andere Scheiße machen. Du weißt schon wieder Sachen, die ich nicht weiß. Die sind irgendwie so eine richtig ekelhafte Firma, die andere Läden rauspressen aus dem Geschäft. Ja, das sind halt so Monopolisten. Ja, eben, und wollen das natürlich auch bleiben. Die sind komisch, habe ich mir sagen lassen. Aber da kann ich nicht ins Detail gehen, weil ich es nicht weiß. Out of the Loop, Eventim. Ich glaube, ich frage auf Out of the Loop mal wegen der Basecamp-Sache. Ich hätte mal eine genauere Erklärung. Das war echt ein sehr angenehmer Sache, weil die ja wirklich erklären, was anscheinend der Deal mit Slowenien Fanboys ist. What? Das ist hier immer noch unanswered von 7 Stunden. What's up with iOS 14.5's Tracking Feature? Apropos iOS 14.5, du hast mir vorhin neue Emojis geschickt. Ja. Yay. ich gucke immer Late Show mit Stephen Colbert und da gab's unter MeWire übrigens, es gibt jetzt eine neue iOS, kommt dort. Und was ist da das Coole? Und dann haben sie diesen, was hatte ich dir geschickt? Das ist, finde ich das noch? Da war der Gag quasi und jetzt gebe ich den 1:1 wieder. Oh, hier wird's noch nicht unterstützt. Emoji One kann es noch nicht in Element, tragisch. Auf iOS habe ich es gesehen. Der Face im Fog, der Face mit dem Stern, das brennende Herz, das zusammengepatchte Herz. Ich glaube, der Joke ist, oh, there's Oh, there is weed at this party. Also, oh, I partook in the weed in this party. Und dann, and so 3 Stunden später. Irgendwas krasses, was man so nur sagt, wenn man super high ist, irgendwie. Es ist irgendwie Gesicht in Rauch, Gesicht, ausatmendes Gesicht und Gesicht mit kringeligen Augen oder so. Das kriegst du nicht mehr zusammen. Ja, viel cooleres Feature in iOS. Das ist schon wieder was überhaupt nicht hörbar ist. Nee, überhaupt nicht. Wir können ja nicht das Folgentitel packen, die Emojis, das haben wir schon mal probiert und dann ist unser... Dann also ist Apple da, ne, der Apple Podcast ist daran gestorben, den Feed zu publishen, als sie das Emoji im Folgentitel. Aber das müssen sie können. Das heißt irgendwie auf Apple Podcast, das Backend muss mindestens auf iOS 14.5 laufen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es Unicode kann. Vor allem nicht im Folgentitel. Nee, ich glaube, wir machen einfach ein Disclaimer an diese Folge, dass das ein bisschen eine sehr labrige Folge ist. Und das nächste Mal haben wir aber wahrscheinlich wieder einen Gast. Nee, weil ich gerade sagen wollte, also abgesehen davon, dass ich mich auch sehr freue auf die nächste Gastfolge, wird sehr cool. Da wird er hoffentlich auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Verspreche ich jetzt, es kommt im Oktober. Nee, wir halten den Gast ja schon seit ein paar Wochen hin, ehrlich gesagt. Sogar. Okay, stimmt. Nee, iOS 14.5 hat ein sehr cooles Feature bekommen, auf das ich mit dem Beta sehr, sehr lange gewartet habe, weil ich die Beta nicht installieren wollte. Deswegen für die aktuelle Situation, wenn du draußen bist mit deinem Handy in der Hand und deshalb willst Face ID nutzen, trägst aber eine Maske. Dann kannst du dein Handy nicht entsperren, weil Face ID dich nicht erkennt. Ja. Und wenn du aber eine Apple Watch am Arm hast, ach so, dann entsperrt sich dein Handy plötzlich. Was sehr cool ist. Was eigentlich geil, weißt du, was richtig geil wäre an so einem iPhone? Ein Fingerabdrucksensor. Ja, das wäre super beides. Praktisch. Also ich finde Face ID sehr viel angenehmer als Touch ID, aber beides wäre echt nice to have. Vielleicht kommt es ja im nächsten iPhone, ist lang gerumored. Ich muss sagen, also ich rante sehr gerne über iOS. Ich habe aus irgendeinem Grund, ich besitze keinen Fernseher, deswegen habe ich mir ein iPad geholt, um in der Küche irgendwie beim Kochen irgendwie was gucken zu können. Und ich dachte mir, ich packe es aus und denke mir, ich habe das allerbilligste iPad Air geholt, was es gibt. Ich packe es aus und denke mir, yes, es ist ein Charger dabei, so ein Charger, weil sie ja jetzt irgendwie auf Charger umsteigen, wo nicht ein normales USB drin ist, sondern USB-C. Mhm. Ja. Da kann ich dieses eine Kabel, was ich beim Telefon dazu bekommen habe, reinstecken, wo es ja keinen Charger gab, obwohl es dummerweise leider mein allererstes iPhone ist. iPad-Netzteil gibt ja auch sehr viel angenehme. So, und dann denke ich mir, geil, dann nehme ich dieses Kabel und lege das irgendwo hin und dann kann ich damit abwechselnd mein iPad oder mein Telefon laden. Nee, weil das iPad, genauso wie der Laptop, lädt sich über USB-C und das Telefon haben sie immer noch auf diesem scheiß Lightning-Kabel. Das heißt, ach so, du meinst die Seite vom Kabel. Ich habe noch nie so viele unterschiedliche Kabel verwenden müssen, wie seitdem ich auf iOS umgestiegen bin. Ja, Lightning und USB-C ist echt ein bisschen nervig. Ich habe auch zwei Kabel am Nachttisch extra. Mein altes Android kann ich schon seit 5 Jahren mit USB-C laden und das Telefon von Apple, die gleiche Firma, die einen Laptop herstellt, der nichts anderes mehr als einen USB-C-Anschluss hat und dessen Tablet sich mit USB-C lädt das Telefon aus irgendeinem unauffälligen Grund immer noch mit Lightning. Ja, ich meine, an sich ist Lightning der bessere Anschluss, weil er halt bei USB-C er ist schön schmal, das geht. Genau, er ist schmaler, aber auf der anderen Seite steckst du halt das Stück Metall, was raussteckt, in den Anschluss rein und hast nicht bei USB-C eine Hülle, quasi ein Metallelement mit einem Loch drin, was du in den Anschluss steckst, wo in der Mitte von dem Anschluss noch ein Element steckt, was theoretisch kannst du da was kaputt machen. Du kannst es einfacher kaputt machen, das stimmt. Auf der anderen Seite geht wohl bei USB-C, wenn was kaputt geht, eher lässt der Anschluss nach und das Kabel hält nicht mehr ordentlich drin und den Anschluss kannst du halt nicht so einfach tauschen wie ein Kabel. Aber auf der anderen Seite ist USB-C halt einfach der Default geworden mittlerweile. Also ja, wäre echt mal an der Zeit. Aber es hängt ja nicht nur noch am iPhone. Alle anderen Peripheriegeräte, ich sehe hier auf deinem Schreibtisch das Magic Keyboard, das Magic Trackpad, die Magic Mouse. Alle diese drei Geräte haben Lightning Ports. Ja, vor allem. An einer sehr praktischen Stelle für die Maus, ich weiß. Das ist clever. Ich glaube immer noch, der Grund dafür, dass du die Maus von unten lädst, ist, dass Johnny Ive einfach nicht wollte. Also die hätten halt dieses ganze Zeit das Kabel dran hast. Weil es dann Leute gäbe, die das Kabel dran hätten. Und das wollte er nicht, dass das optisch so ein Ding ist. Und das finde ich, ist natürlich maximal lächerlich. Was natürlich Leute bei der Tastatur allerdings machen, ne? Ja. Absolut. Obwohl die Tastatur auch jahrelang hält. Vor allem das Schöne noch an der Maus ist, du kannst ja nicht mal. Wusstest du, dass die Räder für den für den Mac, für den, wie heißt der Standrechner? Mac Pro, die ist gleich teuer. Dass die 700 Euro kosten? Ja, die scheiß teuer. Rollen? Ja. Dieses? Ja, du kriegst ein Fahrrad für weniger. Du kriegst wie aus einem ganzen Satz Winterreifen für dein Auto für eine Rolle von dir. Wahrscheinlich, ja. Nee, das Schöne an der Magic Mouse zusätzlich ist noch, du kannst nicht mal als Zubehörhersteller daherkommen und einen ultraflachen Stecker machen, der vielleicht unten dran sehr angenehm glatt ist, dass du halt den reinstecken kannst, geht rechtwinklig raus oder so und die ganze Maus bleibt dann über den Tisch, weil sobald diese Maus am Strom hängt, disabled sich die Touch-Oberfläche. Die ganze Maus funktioniert nicht mehr, sobald die im Strom ist. Also selbst das haben sie irgendwie unterbunden damit. Schon ein bisschen lächerlich. Achso, ich muss sagen, ich bin mit dieser Tastatur sehr happy. Ich finde die Magic Keyboard eine der besten Tastaturen überhaupt. Wenn ich sehe, wie Leute auf diesen riesenhohen mechanischen Tastaturen hacken, dann denke ich, kriege ich schon von Zugucken Sehenscheinentzündung, ehrlich gesagt. Aber ganz ehrlich, die schwarze gibt's nur in breit. Achso, du hättest gerne eine schwarze Schmale. Ich hätte gerne eine schwarze Schmale. Ich finde die Breite besser. Und wenn du dir die Schmale holst, dann hat das, ich habe das zumindest gesehen bei den Tastaturen, die sie jetzt vorgestellt haben für diesen neuen die Metall-ID, diese neuen. Ja, genau. Bei denen ist Option und der FN-Key falsch rum. Was? Die sind nicht konsistent, die Tastaturen. Oh nein. Also diese Tastatur mag ich, weil die eine normale Control ganz außen links hat im Vergleich zu dem Laptop. Und von dem neuen iMac, die Tastatur, die hat einfach mal die Taste falsch. Oh Gott, wir sind der übelste Fanboy-Podcast geworden, weißt du das? Die haben eine FN-Taste unten, dann Control-Option-Command, stimmt doch. Ja. Control-Option-Command, genauso wie im MacBook. Ja, aber FN gehört nicht nach ganz außen links. Nee, das stimme ich dir zu, aber das ist bei den kleinen Tasten, bei den kleinen Magic Keyboards eh schon der Fall gewesen. Eben. Ja, nee, das stimme ich dir absolut zu. Die FN-Taste hat nichts da unten zu verloren. Das nervt mich am MacBook schon, aber... Da bricht man sich doch die Finger. Ja gut, wie oft braucht man FN? Nein, du brauchst FN nicht, aber wenn ich Steuerung drücke, drück mal Steuerung Shift und mach eine Tastenkombination damit. Ja, eben. Ja, das geht, aber Control brauchst du halt auf dem Mac nicht. Ich weiß. Was übrigens das einzig Sinnvolle ist, weil du so halt im fucking Terminal auch kopieren und pasten kannst, weil Control C nicht überbelegt ist. Das stimmt allerdings. Jetzt ist ja wieder viel auf Windows unterwegs und da renne ich in Probleme, dass ich plötzlich meine Tastaturkürzel alle verkacke und dann versuche, Fenster auf der falschen Seite zu schließen. Ich muss mich immer 5 Sekunden umgewöhnen, wenn ich dann in meiner Freizeit wieder meinen schönen Arch Linux-Rechner nehme, auf dem ich jetzt endlich mal Steam installiert habe. Corona-Hobby. Ich spiele jetzt zurzeit Portal wieder. Und ich denke mir jedes Mal, ich bin gerade auf meinem Arch Linux-Rechner und ich spiele ein Spiel. Das geht nicht. Ich habe 10 Jahre keine Spiele gespielt, seitdem ich auf Linux umgestiegen bin. Ich erinnere mich gerade an diesen, da gab es aber so ein XKCD von wegen, ich spiele generell 10 Jahre später, weil sie auf meiner Hardware problemlos laufen und dann kommst irgendwie so der Dude reingerannt, Guys, the cake is a lie! Und alle anderen sitzen da so. Ja, naja, klar, auf jeden Fall. Hendrik spielt jetzt Portal. Ich spiele jetzt Portal. Vorher habe ich Minecraft gespielt und davor habe ich StarCraft gespielt. Letztes Jahr noch. Und morgen Abend bin ich zu einer StarCraft-Runde wieder mit Kollegen verabredet. Oha. Ja. Ja. Boah, ich hätte mal wieder Bock auf eine LAN-Party. Im ASCII, das war immer so cool. Eine richtige LAN-Party? Mit LAN? Ja, im ASCII haben wir dann halt den Switch reingelegt. Jeder hat ein Kabel gezogen. Und dann haben wir StarCraft und UT4, also Unreal Tournament 2004 und irgendein COD. Nee, nicht COD. Command & Conquer, C und C. Und irgendwelche anderen Sachen gespielt, aber UT4 hat mir am meisten Spaß gemacht. Vor allem auf dieser einen Map mit den 2 großen Türmen. Ich glaube, Face oder wie die hieß. Und dann, ach, das war immer so. Unreal Tournament, das ist das geilste Spiel. So viel Spaß gemacht. Ah, ich will Unreal Tournament spielen! Meme Throwback. Oh Mann. Was haben wir denn sonst noch so in unserem Pad? Weil, ich meine, bis hier hört wahrscheinlich jetzt eh niemand mehr. Nee. Da ist irgend so ein random YouTube-Account verlinkt, was ist das? Achso, noch so ein Corona-Hobby. Ich habe diesen YouTube-Channel von der Link, in dem Link erkennt man es nicht mehr, wie heißt der Mensch? Da kann ich nicht hinklicken. Das muss ich jetzt wieder hierher kopieren und dann muss ich das Markdown wegpasten. Ich habe diesen YouTube-Channel von James Hoffman gefunden. Der hat eigentlich bloß, ich hatte nach irgendwas Kaffeeartigem gesucht und dann habe ich gesehen, der testet Kaffeemaschinen. Aha. Und redet über, wie mache ich guten Espresso und benutzt so Begriffe wie, das ist over-extracted oder under-extracted. Oh, ein Kaffeehipster. Der ist ein Kaffeehipster, den musst du dir bloß angucken. Da siehst du definitiv, dass der Mensch ein Kaffeehipster ist und er spricht mit einem sehr geilen englischen Akzent und er redet dann über so abgefahrene Geräte wie diese seltsame Kaffeemaschine und zerlegt die. Und ich muss sagen, es ist einfach unwahrscheinlich entspannt, sich anzugucken, wie andere Leute Kaffee kochen. Und dann immer mal andere Kaffeemaschinen ausprobieren. Oh, es gibt schon echt tolle YouTube-Accounts. Ich habe letztens auch den Lockpicking Lawyer für mich entdeckt. Der hat immer so angenehm kurze Videos, die sind immer so eine Minute oder zwei lang. Achso, was du hier gesehen hast, ist nicht Aldi, sondern da hat er eine von Aldi gekauft, die hat er komplett verrissen. Und hier hat er sich alles von Ikea geholt und hat das komplett gehasst die ganze Zeit. Oh Mann. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Account, den ich schon seit Jahren sehr gerne schaue. Der sagt aber nichts. Der macht Messer. Aus allem Möglichen, aus Asche irgendwie, so ein übelst scharfes Messer. Und dann siehst du, davon habe ich mir fünf angeguckt oder so, und dann habe ich gesehen, ja, eigentlich macht er einfach bloß irgendwie eine harte Platte und danach ist irgendwie aber die restlichen 80% vom Video sind immer bloß Videos beim Schleifzug. Das waren die ersten Videos, die da wo es angefangen hat. Später werden die Videos immer abstruser. Also die aktuellen sind halt irgendwie so, die halbe Zeit macht er halt irgendwie ein Accessoire für seine Barbie. Und dann macht er halt nebenbei noch so ein Messer. Der Typ ist schon sehr, sehr interessant. Weiß auch nicht allzu viel über den. Über alle Videos hinweg hat man so ein bisschen was rausbekommen. Der ist besonders. Aber ich freue mich immer, wenn ein neues Video kommt. Wer heißt denn diese Frau? Ist die Laura. Was ich auch neulich erst entdeckt habe, ist eigentlich aus dieser Szene von Simone Yerch so ein bisschen kommt, ist Laura Kampf. Die ist aus Deutschland. Ich kenne nur als Simone Giertz. Aber ja, die heißt, spricht natürlich wahrscheinlich ein bisschen Englisch Schwedisch, aus. Auf Schwedisch spricht sich das wohl Yerch aus. Zumindest, ich gucke ja gerne auf Videos, wo Leute einfach auch was bauen. Das ist spannend. Und die säbelt vor allem sehr häufig an Fahrrädern rum. Die hat zum Beispiel hier einen Sackkarren und ein Fahrrad kombiniert. Ein Fahrrad, was vorne ein Sackkarren ist, was super praktisch ist. Wenn du zum Beispiel dir nicht extra ein Auto mieten möchtest, um dir einen Kasten Kollimat zu holen. Nur weil ich das... Ja, okay. Es war übrigens nicht nur ein Kassenkolle. Ich habe die Chance auch gleich genutzt und ein bisschen mehr als das gekauft. Das mache ich, wenn ich mal mit meinem Smart losfahre und tatsächlich, ich gehe mal in den Getränkeladen. Da gehe ich natürlich raus mit 200 Euro Getränken, die dann irgendwie 4 Monate halten oder sowas. Weil ich habe ja schließlich Benzin dafür verbrannt. Außerdem nutze ich Teilauto. Das finde ich angenehm. Da teile ich dann 3 Euro für die halbe Stunde, die ich das brauche. Ja, dann ist ja das ist ganz angenehm. Okay. Gibt es die schon elektrisch? Ja, leider nicht das bei mir vor der Tür. Aber sie haben elektrische. In Dresden, glaube ich, so 4 Stück. Aber trotzdem, ich habe die am Hauptbahnhof stehen, den bin ich auch schon mal gefahren. Der Golf fährt sich sehr angenehm. Ich habe jetzt festgestellt, Elektroautofahrer sind irgendwie sehr spät aktiv, nachtaktiv. Weil ich sehe recht häufig, wenn ich so 21 Uhr, was ja jetzt quasi schon ist, wenn ich so 21 Uhr vor die Haustür gehe, wenn ich 21 Uhr einkaufen gehe, ich gehe mal relativ spät einkaufen, damit ich keinen begegne, sehe ich an dieser Ladestation immer diesen einen Tesla stehen und da sitzt immer der Fahrer drin und guckt dabei YouTube-Videos. Und dann sehe ich aber im nächsten Moment, sehe ich noch 2 andere Teslas an mir vorbeifahren. Denke mir so, sind die irgendwie, treffen die sich hier zum gemeinsamen Laden oder sowas? Und dann könnte man sich richtig vorstellen, dass es dann so hippe Lade-Gangs gibt, die sich einmal die Woche zum Autoladen verabreden. Also, das ist eine Ladenparty. Eine Ladenparty. Ladenparty? Stell mir witzig vor. Oh, ich habe letztens was Schönes, Witziges über Teslas erfahren. Der Model 3, wenn der Strom ausfällt, kannst du die Türen von innen nicht mehr öffnen. Und Strom kann zum Beispiel ausfallen, wenn die Batterien plötzlich Feuer fangen. Und dann ist in dem Auto, was brennt und die Türen nicht aufgehen. Oh, it's a death trap. Was ist denn das für ein Construction Flaw? Das haben irgendwelche Whistleblower bei Tesla rausgehauen. Von wegen, die Cooling Liquid. Nee, war es die Cooling Liquid? Kühlflüssigkeit? Ja, ich pass aber gerade nicht. Ich meine vielleicht von irgendwas von den Batterien mit. Ich meine, es war aber die Cooling Liquid. Das Schmieröl der Batterie. Müssen wir nachschauen, was es genau war. Aber ich meine, es war die Cooling Liquid, die ist natürlich nicht flammbar. Es sei denn, sie ist trocken. Dann sehr. Nicht? Oh Gott. What? Okay. Oh Mann. Nee, Autos ja. Sind überhaupt nicht mein Thema, ehrlich gesagt. Nee, ich will auch kein Auto besitzen. Ich bin sehr froh. Ja. Wollen wir die wirklich ausstrahlen, die Folge? Das ist ja eine sehr, sehr andere Folge geworden. Naja, das ist einfach, weil wir so raus sind, so ein bisschen. Ich will ja nicht sagen, dass wir aus dem Podcast raus sind, aber wir haben jetzt, sind immer diese Folgen, die nach langen Pausen sind. Es stimmt, wo man theoretisch mehr Themen als sonst hat, aber irgendwie genau das Gegenteil der Fall ist. Und man hatte irgendwie 35 Themen sich zwischendurch mal gemerkt. Die Hälfte ist schon lange nicht mehr aktuell. Die sind schon gar nicht mehr aktuell. Und dann trifft man sich so Hals über Kopf, wir müssen mal wieder eine Folge machen. Und dann stellt man fest, ich habe überhaupt gar nichts zu erzählen. Wir haben ja auf Teufel komm raus und die Stars zusammengekratzt hier vorhin. Du hast den Impf-Progress-Account und noch ein anderes Projekt. Was habe ich gefunden? Ich habe ein cooles... Föbot. Genau, klingt ein bisschen schwierig. Der V-O-E-B-B, vielleicht kann ich das nicht aussprechen. Der V-Ö-B-Bot. Der V-Ö-B-B-Bot. V-Ö-B-B-Bot ist eine Browser-Extension. Die kannst du in deinem Browser installieren, wenn du einen Browser nutzt, der Extensions kann. Also alle? Es gibt keine Safari-Extension. Es gibt eine Chrome-Extension, es gibt eine Firefox-Extension. Und dann kannst du dich mit deinem V-Ö-B-B-Account anmelden. Die VÖBB ist der Verein von... Das hat überhaupt nichts mit öffentlichem Verkehr zu tun. Das hat nichts mit öffentlichem Verkehr zu tun. Es hat mit Artikeln im Internet zu tun. Oh Gott. Und der Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins, das ist der VÖBB, da kannst du dich anmelden für 10 Euro im Jahr, also quasi für nix. Aktuell sogar kostenlos für 3 Monate, dank Corona. Und dann kriegst du theoretisch über diesen Account Zugang zu sehr vielen Medien, also Online-Medien, Paywall-Artikeln, so die Idee dahinter. Also kannst du theoretisch darüber dir die Printmedienartikel laden. Aber das ist natürlich sehr umständlich, sich da in die passenden Portale anzumelden und die Sachen rauszusuchen. Deswegen gibt es diese Browser-Extension. Da gehst du auf irgendeine unterstützte Seite. Ja. Du siehst einen Artikel und dann siehst du unten die Paywall. Und bis du zur Paywall gescrollt hast, hat dieses Add-on im Hintergrund schon den eigentlichen Text geladen und substituiert ihn dir einfach statt der Paywall in deine Webseite live rein. Finde ich ein sehr schönes Projekt. Und muss ich dazu nur irgendwie Mitglied von irgendwas sein, oder nicht? Du musst so einen VÖBB-Account haben, der ist, wie gesagt, kostenlos für 3 Monate, danach 10 Euro im Jahr. Den trägst du ein und dann läuft es einfach. Weil ich nämlich zum Beispiel überlegt hatte, ich habe jetzt dieses Tablet, da könnte ich ja mal wieder Zeitungen lesen. Zum Beispiel die Sächsische Zeitung. Könnte man ja mal abonnieren. Was kostet das denn? Viel zu viel. 30 Euro im Monat. Denk ich mir. Dafür könntest du dir einen Browser streamen. Das ist eine geile Geschichte. Sowas müssen wir machen. Und da drin musst du dann Stadia spielen oder sowas. Boah, next. Wie heißt das? Wie hieß das Ding? Hyper? Nee, fuck, wie hieß das? Mighty App. Mighty App. Okay, wer von euch da draußen, Hand aufs Herz, wer von euch da draußen benutzt noch nicht Mighty App? Mightyapp.com. Man versteht es nicht so ganz von der Webseite her. Die Intention von denen ist, die machen Chrome schneller. Das steht ganz fett Make auf der Webseite. Make Chrome fast. Und zwar Mighty is a new browser that lets you have more tabs while taking 10x less memory. Das Problem ist halt, es klingt vielversprechend, aber was die eigentlich machen... Ist das dann nicht sogar minus 90 Memory? 10x less? Ich verstehe solche Rechnungen immer nicht. Ich glaube, die Aussage ist ein Zehntel. Vielleicht sollten wir Jens Spahn fragen. Build for speed mighty streams your browser from a powerful computer in the cloud. Ah, das habe ich überlesen. Weil da unten steht nämlich nirgendwo noch. It streams your browser. Und ich habe das auf Twitter gesehen als Stadia für Chrome. Essentiell ist es genau das. Die stellen dir Hardware in ihren Rechenzentren und du als Person, die halt gar keinen Bock auf irgendwie in Form von Privatsphäre und sinnvoller Technik hast, ja, die streamt halt einfach dein Browser. Das heißt, ich muss meinen Browser aufmachen, gehe auf Mighty App und hab dann da drin einen Browser, wo ich Webseite. Die stellen dir schon eine eigene App und natürlich ist es eine Electron App, weil brauchst ja Chrome, um Chrome zu streamen. Das heißt, anstatt sich mit Rendering beschäftigen zu müssen, muss ich meinen Computer nur noch mit Videodecoding auseinandersetzen. Mit sehr viel Videodecoding. Stell dir mal vor, du schaust darüber Netflix oder so. Das muss doch scheiße laufen. Nö, das läuft wahrscheinlich super. Ich meine, guck mal, bei Netflix kannst du dir 1080p... Theoretisch kannst du es ja vorpuffern. 4K-Videos meine ich. Oh, ja, wenn du das... Aber da ist es gebuffert. Da ist es gebuffert und vorher schon gut encodiert auf jeden Fall. Ich meine, klar, du willst natürlich auch in Realtime schauen, du willst nicht... Im Endeffekt ist es ja einfach bloß Screensharing. Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass Screensharing sehr, sehr gut aussehen kann, wenn man es richtig macht. Sicherlich. Also bestimmt kann das ja auch ganz gut laufen, aber... Boah, die Idee ist so bekloppt. Diese Webseite ist vor allem, das sind einfach sehr interaktive Webseiten, die sie dir zeigen, wo sie die Geschwindigkeit angezogen haben, damit es snappier wirkt. Ne? Das ist Figma mit 20 Leuten gleichzeitig. Figma ist so ein Design-Prototyping-Tool, was super weird ist. Also das Tool an sich ist nicht verkehrt. Ich find's angenehmer, native Sachen wie Sketch zu benutzen, aber wir nutzen auf Arbeit auch Figma. Es funktioniert. Mhm. Das Weirde an dem Tool ist, du kannst die Mauszeiger aller anderen Leute, die das gleiche Dokument anschauen, live sehen. Genau. Das heißt, du kannst nicht mal deine Designs aufmachen, ohne dass du dich beobachtet fühlst und nachdenken musst darüber, wo du deinen Mauszeiger gerade hinlegst, damit andere Leute, der nicht im Weg ist oder so. Das ist auch der Grund, warum ich sowas wie Last.fm nicht mehr nutzen kann, weil ich halt mich dann immer nur, also gefühlt schaut mir die ganze Zeit jemand über die Schulter und hier ist es noch viel schlimmer. Ich habe Last.fm nur geschaut, damit ich ein übelst geiles Profil haben kann. Ich habe irgendwie 10 Jahre gescrobbelt. Ich habe letztens nochmal kurz gescrobbelt, ne? Direkt wieder dieses Gefühl gehabt, wusste wieder, warum ich das nicht mehr genutzt habe. Nee, das geht nicht. Aber bei Last.fm habe ich mich immer gefragt, warum haben die nicht einfach genau das gemacht, was Spotify heute macht, einfach bloß schon 12 Jahre vorher. Hätten die Möglichkeiten potenziell dazu gehabt, das stimmt. Nee, aber Mighty App kostet $30 im Monat. Also nochmal, Mighty App ist einfach, ich habe eine App, die wahrscheinlich eine Elektron-App ist, also auf Chrome basiert, mit der ich dann über WebRTC oder über, wahrscheinlich nicht WebRTC, aber über... Die streamen ein langes GIF. Ist das ein GIF? Nein, Quatsch. Aber könnte man machen, da gibt es ja dieses Projekt auf GitHub, das hat man, glaube ich, so mal als Star. Ja, Endless GIF heißt das, glaube ich, oder sowas. Oh Mann. SNC bauen den Elektron-VNC-Client, stimmt schon. Und wie ernst ist das? Scheint schon ernst zu sein. Weißt du, was ich mir vorstelle, was das ist? Das ist nicht dafür da, dass du das kaufst. Also es gibt bestimmt ein paar Leute, die das kaufen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das kaufen, aber jemand, der sich die 30 € im Monat leisten kann, der kann sich auch einen Computer leisten, wo Chrome normal läuft, oder? Du kaufst dir einfach einen M1 Mac, dann hast du deine Luft da auch nicht mehr. Oder ich meine, wenn der Chrome zu langsam ist, nimmst du halt Firefox, mein Gott. aber ich glaube, das ist einfach hier, damit die Leute, die das gebaut haben, sagen können, guck mal, was wir drauf haben. Du meinst, es ist explizit so, wir machen ein Startup, damit wir irgendwo gekauft werden. Die wollen einfach gekauft werden. Und die haben halt, die haben wahrscheinlich relativ viel Arbeit in die Infrastruktur gesetzt. Und die Tatsache, dass du damit einen Webbrowser remote controlst und steuerst, ist bloß eine Demo. Das ist nicht das eigentliche Produkt, das ist quasi das Aushängeschild für deren technologische Infrastruktur. Und die wollen gekauft werden, damit jemand was anderes auf der Basis, auf dieser Plattform baut. Zum Beispiel sowas wie Stadia. Ich suche gerade die Webseite whenwillgooglekillstadia.com. Oh, die gibt's gar nicht gibt's mehr. Gibt's nicht mehr. Die Seite Google hat die Seite gekillt. Oh, nee. Weil ich muss gerade denken, ich kenne einen absoluten Stadia-Verfechter. Und ich meine, wenn dein Play mit Mighty App ist, irgendwie von Google für Stadia gekauft zu werden oder so, natürlich auch geil. whenwillgooglekillstadia.com war so eine schöne Seite, wo Leute wetten konnten mit der Community, wann Stadia gekillt wird. Und ich glaube, die letzte Wette, als ich da geschaut habe ich das hier hingeschrieben noch im Chat mit? Nee, habe anscheinend nicht. Ich meine, das war irgendwie Google August nächstes Jahr oder so. Google doesn't want to kill Stadia, just Stadia as we know it. Stadia gibt's auch erst seit einem Jahr, oder? Ja, aber es ist für Google halt. Du kennst doch den Google Graveyard. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gehört, Angular wird jetzt ausgefaced. Aber das ist ja schon, also es ist schon länger auf killedbygoogle.com. Twitter. Ach nee. Das kommt vom Kontext her, sieht sowas aus. Hier, Angular seit Dezember 21. Dead as a doorknob in 8 months. AngularJS was a, achso, bla bla bla. It will be about 11 years old. Das ist erstaunlich alt für ein Google-Projekt geworden. Hm. Google Cardboard ist tot. Was? Tiltbrush. Und die Seite ist halt endlos lang. Naja, die haben halt einen ganz schönen Durchsatz. Aber es ist halt dieses Google-Prinzip, wir hauen was raus und wenn es halt nicht eine Milliarde Dollar macht, dann war es halt ein Test. Hm. Und manche Sachen kleben halt, wie Gmail, Android, keine Ahnung, andere Dinge. Das Problem ist, dass die mit solchen Aktionen dann häufig... ja, das ist halt genau das Ding. Du stößt Kunden so richtig hart vor den Bug. Nee, das meine ich nicht, aber... Die haben halt eine unwahrscheinliche Marktmacht. Die machen dann manchmal was andere auch schon machen. Ach, du meinst, die quetschen die anderen aus dem Markt raus? Oder was? Killen damit ihre Konkurrenz und dann hören sie mit dem Produkt einfach wieder auf. Das ist so wie die Leute, die Pebble kaufen, um Pebble nicht mehr zu verkaufen. Quasi. Witzig. Das stimmt schon. Es gibt auch häufig Geschichten von Firmen, die von größeren Firmen gekauft werden und dann einfach direkt geschlossen werden. Ich weiß nicht, ich bin immer noch salty wegen Google Reader damals. Das habe ich gerne genutzt. Das war der cooleste RSS-Reader zu der Zeit. Da war Google noch cool zu der Zeit. Heutzutage würde ich Google Reader eh nicht mehr nutzen wollen, aber, also wegen Google dahinter, aber Google Reader war schon, oh, war ich richtig pissig damals. Ist gestorben. Das habe ich also auch richtig aktiv genutzt. Das ist, als genutzt. Tiny RSS so richtig groß geworden ist. TTRSS ist echt, ist so das, was Google Reader damals war. Das stimmt schon. Ja, Leute, die behaupten, dass RSS tot sei, seitdem Google Reader gestorben ist. Als ob RSS tot sei. Naja, ich muss gestehen, ich lese nichts mehr wirklich über RSS. Was? Schon mein Feedreader, den ich ständig aufmache? Ja? Also mein Feedreader ist einfach Hacker News. Also hier, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar, das für mich ist es so banal, aber vielleicht ist das ein Pickwert. hckrnews.com. Du meinst die akronymisierbare Themenquelle? Genau, die akronymisierbare Themenquelle. Wir machen eine neue Folge, scrollen wir hier mal runter und dann schreiben wir da bestimmt was. A brief history of Rust. Kannst du direkt nach Top sortieren, das ist wirklich die akronymisierbare Themenquelle. A brief history of Rust at Facebook. Ja, das hätte diese Folge sein können. Ich glaube, die ehren wir nicht. 48 wird nicht veröffentlicht. Doch. Okay, dann lass uns aber langsam beenden. Ja, war unterhaltsam bisher auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir kommen auch wieder rein. Das ist wirklich so ein Ding, dass man... Also, liebe Zuhörer, wir leben noch. Wir haben vor, diesen Podcast noch weiterzumachen. Und wir haben auch vor, weiterhin was mit Gästen zu machen. Wir haben die nächste Folge mit einem Gast bereits geplant. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn sich jemand bereit erklärt, mit uns über Rust im Linux-Kernel zu reden, vielleicht der Julian oder vielleicht... Lightweight der, topic, as always. Ja, so richtig unvorbelastetes Thema, dann machen wir das sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gerne und ich würde sagen, dann lassen wir heute mal das eine kurze Folge sein, ne? Ja. Damit du auch gut. Endlich von deinen Füßen runter kannst. Du darfst dich auch gerne auf meinen Schreibtisch setzen. Ja, ich stehe auch gerne, ich wackel bloß hin und her und vertrete mir die Beine. Das macht was aus. Gut, das war akronymisierbar Folge, naja, nennen wir es 47,5. Nein, das war die 48 ganz normal. Ey, die ist fast anderthalb Stunden lang geworden. Kommt gut durch. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Pandemie gekommen bislang. Und wir machen dann nächste Woche nochmal eine Folge. Oh, hohe Versprechung. Der nächste Podcast in deinem Podcatcher kommt in 3, 2, 1. Plupp. Das war eine Folge. Oh Mann. Okay, Jan, wir sind aus dem Training gekommen, wir müssen mehr üben.